Und manchmal muss ich schnell sein, aber manchmal bin ich auch schnell. Die Blood Brothers mit Huge Gold AK-47. Riesige goldene Kalaschnikow. So, ach Mensch, hier. Genau, dann fangen wir langsam mal an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, dann kitschen wir uns erstmal rein und dann geht's gleich los. Oh, Only You. Nee, nicht Only You, sondern, na, hört er selber gleich. Musik von früher. Und noch auf Russisch und noch von früher. Пути, на пути, кра. questa meridiosni putei. Сколько раз мимо спеша по делам не слышали плач. So, jetzt wollen wahrscheinlich alle wissen, ja, wie heißt denn diese Band? Wie heißt denn diese Band? Edith Piecher war das. Wobei die Stimme klang aber irgendwie, ja, nicht weiblich, aber ich weiß auch nicht. Edith Piecher steht hier. Ein Freund von mir bemerkte, das fand ich irgendwie eine ziemlich gute, präzise Beschreibung, dass es ja nicht, vielleicht gar nicht Musik im eigentlichen Sinne ist. Blowing in the Wind, hier covered auf Russisch, sondern das ist im Grunde, und das finde ich dann, knallt dann wirklich drin, Filmmusik eigentlich ist. Man hört es und denkt irgendwie, sieht da irgendwie russische Landschaft oder, weiß ich nicht, junge Rotarmisten in Trainingshosen oder, weiß ich, irgendwas, sowas entsteht dann dabei, und von daher ist das Musik, die ich definitiv liebe. Was machen wir heute hier? Telefonieren? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, sind Ferien, oder? Kann es mal jemand bestätigen, dass Ferien sind? Habt ihr euch schon irgendwie gute Vorsätze für die Ferien vorgenommen? Ich rufe die Aber das soll nicht ein Telefon, das soll nicht ein Thema sein, sondern nur mal so ein Telefon. Ferientest. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kurze Frage zu den Ferien. Hallo, Ferien? Ja, klar. Du auch, ja? Und, ja. Hast du was Schönes vorgenommen? Och, na ja, doch schon. Und, was denn? Naja, ein bisschen arbeiten, also Arbeit? Zu Hause arbeiten. Was heißt denn zu Hause arbeiten? Na, ein bisschen entrümpeln und so für mein neues Zimmer. Ah, super. Okay, das war jetzt nur eine kurze Frage. Ich mach mal schnell weiter. Wir können ja danach irgendwann später nochmal telefonieren, genau. Ja? Wenn das eigentliche Thema gesagt wurde. Okay, vielen Dank. So, hallo? Na? Na? Ferien? Nö, ich würde arbeiten. Du musst arbeiten, keine ja, Ferien. Überhaupt nicht. Hast du dir was vorgenommen für die Zeit, in der andere Ferien haben, du aber nicht? Naja gut, also ich habe jetzt ja Montag und Dienstag Urlaub genommen, aber... Du hast jetzt Urlaub genommen, wo die anderen Ferien haben? Naja, nee, morgen muss ich wieder arbeiten, aber ansonsten... Ach so, ja, hast also du denn was Sinnvolles gemacht in deinem Urlaub? Darum geht's jetzt nur mal ganz schnell, kurz Überblick, wo Ferien sind hier, dass man mal vielleicht sagt, eine Zeit, in der man was Sinnvolles machen könnte. Ja, ich habe was ganz Sinnvolles gemacht. Was hast du gemacht? Ja, geschlafen und nicht ausgeruht. Toll. Es ist ganz schön, mal nichts zu tun, um dann vom Nichtstun auszuruhen, oder? Richtig. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Wir können ja nachher vielleicht nochmal telefonieren. Das war jetzt nur mal ein kurzes Checken. Hallo? Ja, hier ist Tack. Ferien? Tanzen. Tanzen? Ja, ich mache Tanzunterricht. Ach so. Jetzt nicht so Headbangen, sondern was, Tanzunterricht? Richtig so? Slow Fox? Ja, alles Mögliche. So. Echt? Ja. Nein. Doch. Nein! Doch. Nein! Doch. Nein! Ich will aber. Mein Lieber, du bist ja älter als Icke. Nee, ich bin 16. Ja, aber trotzdem bist du älter als Icke. Ja, ich habe nicht zur Tanzschule geschafft. Ja. Was heißt denn? Ja, ist okay, du verachtest mich, klar. Jemand, nee, der keine Tanzschule hat, ist kein anständiger Mensch, der kann sich in der Gesellschaft nicht angemessen bewegen, ist ein Loser, gehört gewissermaßen eher zur Unterschicht, zum Prekariat, muss sein dürftet Dasein am Radio fristen. Ja, ich glaube aber, du hast den Körper dazu. Ja, kannst du wirklich. Sag das nochmal ganz langsam und nochmal richtig so. Ich glaube auf jeden Fall, dass du den perfekten Körper zum Tanzen hast. Ich möchte sagen, nicht nur den Körper, ich möchte sogar sagen, den Body. Ja, und das Blut vor allem. Und das Blut? Das liegt im Blut bei dir. Das liegt im Blut. Okay, ich mach mal hier schnell meine Kurzumfrage, was Ferienvornehmungen betrifft, noch weiter, ja? Einverstanden? Und dann können wir ja nachher vielleicht, dann würde ich nämlich irgendwann mal das Thema sagen und dann könnten wir ja substanziell telefonieren, okay? Ja, unbedingt. Bist du denn an substanziellen Telefonaten interessiert? Ja, unbedingt. Echt? Ja, klar. Aber warum rufst du denn nicht beim Deutschlandradio an? Naja, das ist mir zu hoch. Das ist zu substanziell. Das ist zu hoch für mich. Das ist so knochentrocken. Ja, genau. Genau, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Hier nochmal schnell Ferienumfrage. Ja, hier ist Lev. Ja, es sind Ferien. Lev! Ja. Das klingt mir doch recht russisch. Wir haben miteinander telefoniert vor ein paar Monaten. Stimmt! Bei diesem Problem-Blue-Moon bei dir. Bei einem Problem-Blue-Moon bei mir? Ja, irgendwie, man musste seine Probleme schildern, um dann irgendwie geholfen, also dass einem dann geholfen wird. Welches war denn dein Problem? Ich hatte ein Problem mit dem Bluetooth-Stick, was am nächsten Tag... Womit? Bluetooth-Stick, darüber haben wir geredet. Und ach so, stimmt, kann ich mich schwach dran erinnern. Ja, und gleich einen Tag, nachdem ich bei dir angerufen habe, war das Problem gelöst. Super, ist das nicht eine irre praktische Sendung? Mhm. Eine Sendung, die wirklich ins... Meinst du wirklich? Weiß ich nicht. Also. Wieder eine Hilfe, Menschenhilfesendung machen? Lev, dann hast du das jetzt hier verstanden? Also, das Problem hatte ich, habe ja probiert, das irgendwie mitzusteilen, deswegen habe ich nur mit halbem Ohr hingehört. Also ich habe da ein paar Probleme gehabt, deswegen... Aber du bist ja generell, du kannst ja Russisch, ne? Ja, ich kann Russisch. Also ich verstehe den Text, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was im Text vorkam. Ist eigentlich ein alter Dylan-Song. Aha. Atwert, my drug is blowing in the wind. Atwert ist Antwort? Antwort, my drug, mein Freund? Ja, ja, genau. Die Antwort, mein Freund. Ja, ja, irgendwie, genau. Skolko-Dingschen, wie viel, also Englisch, oder im Deutschen heißt es ja, wie viel, weiß ich nicht, Straßen muss ein Mensch lang gehen und wie viel Dings und Dings muss er, um richtig irgendwas zu werden. Hm. Ach, da schneidest du bei mir russische Musik mit? Nein, ich schneide an sich, also wenn ich irgendwo anrufe bei Blumina, schneide ich das mal mit. Schneidest du dich immer selber mit? Ja, wie oft rufst du denn an? Rufst du jeden Abend an? Nein, aber jetzt gerade Ferien, also rufe ich schon an. Ach so, aber dann, also jetzt gerade Ferien, also rufst du doch jeden Abend an. Also jetzt sind Ferien, jetzt rufst du also doch jeden Abend an. Nein, kommt drauf an, was für ein Thema. Also jetzt Kunstblumen habe ich jetzt gestern eher nicht angerufen, aber so Chaosradio war ich letzte Woche. Ach so, aber mit was für einem Thema könnte ich dich denn jetzt total kriegen? Wollen wir über Tanzschule reden? Nee. Nee, bitte nicht. Ich auch nicht. Ich will ja heute eher über, im Grunde ist es fast wie eine Sendung, in der du das letzte Mal wegen deinem Bluetooth-Stick angerufen hast, eine Sendung, in der es eigentlich um gewissermaßen Herzensbildung gehen soll. Mhm. Ist das was dich interessiert? Nein, ich bin 14 Jahre, ich bin Computer interessiert, Herz interessiert mich ein Dreck. Nein, so auch nicht, aber. So, was heißt ihr so? Du herzloser junger Mensch! Orientierungslos und herzlos, die Jugend von heute. Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev. Kann ich die russische Lieder übersetzen? Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev. Kennst du Edith Piecha? Kennst du Edith Piecha? Nein, also... Naja, die ist wahrscheinlich noch, da waren deine Eltern noch, hatten noch kurze Hosen an, als die ihre... als die ihre große Zeit hatte. Aber das spricht ja nicht gegen Edith Piecha, oder? Ja, wenn ich ihn kennen würde. Also. Das ist eine Frau, wenn ich ihn kennen würde. Sag mal, in Russland heißt doch, also ist doch Edith auch ein Frauenname, oder? Edith. Generalissimus Edith Stalin. Mensch, Meier. Jetzt mach hier nicht deine Russenkompetenz so hochhängen und da halt mach mich, dass ich hier aussehe wie der Idiot. Lev, ja, ich wollte nur mal sagen, irgendwie, im unmittelbaren Vergleich siehst du jetzt, glaube ich, ein bisschen eher aus wie der Idiot. Ja, aber siehst du ein? Ja. Lev, du bist so ein reifer, so ein kluger junger Mensch. Danke. Das ist toll. Davon gibt's ganz wenige. Reife und kluge junge Menschen, die einsehen, dass sie voll eine Panne haben und bekloppt sind. Und ja, auf das hören sollten, was der Onkel im Radio sagt. So. Ach, ja. Lev. Ja, was? Ferien. Ja. Genau. Machst du denn die jetzt nutzvoll? Ja, natürlich. Ich war bis 2 Uhr im PC und danach bis 11 Uhr schlafen. Also was? Bis 2 Uhr was? Na, bis 2 Uhr am PC und danach halt... Was machst du am PC? Ja, mal surfen, mal spielen, mal chatten, immer kommt drauf an. Spielen? Was spielst du da? Killerspiele. Kinderspiele? Killerspiele. Kinderspiele? Killerspiele. Na, ist doch dasselbe. Nee. Natürlich. Natürlich ist es dasselbe, ja. Denkst du, ich spiele Kinder-Killerspiele? Nein. Ja, nein. Ich bestenfalls mal Sudoku. Ja, richtig Killerspiel. Das ist ein Killerspiel. Ja. Ich kann die Zeit so klagen. Mensch, Lev. Mhm. Wie viel hast du denn schon umgelegt? Ja, so ein paar 10.000 müssen es gewesen sein in den letzten Jahren. Oh Mann. Naja, waren ja alles böse wahrscheinlich, oder? Kann man so sagen, oder? Sind doch dann alles böse eigentlich. Ja, im Endeffekt schon. Ja, im Endeffekt schon. Was hältst du eigentlich von koreanischer Popmusik, Lev? Hattest du, glaube ich, vor ein paar Sendungen auch schon mal gespielt, oder? Ja, habe ich heute wieder einen Spitzensong dabei. Es geht, oder? Mhm. Ja, aber am besten sind ja dann doch noch irgendwie total die russischen Schmonzetten, oder? Ich weiß, mir gefallen mal diese Lieder, die du spielst. Also das Spandau-Lied zum Beispiel fand ich lustig, oder halt diese kleineren Sachen da. Spandau ist ja unrussisch, aber wobei, wo wohnst denn du? Ich wohne im Tiergarten. Also. Im Tiergarten? Also halt fast schon mit. Sag mal, kennst du dich so aus mit der Russen-Community? Gibt es da eigentlich richtig so eine Community? Also gibt ja irre viel Russen in Berlin, oder? Ich sehe sie auch oftmals im Internet, aber so richtig interessieren tut es mich nicht. Also. Ach so, gibt doch auch so ein Ruski Berlin oder Niemetzki Berlin, so eine Zeitung, wa? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Meine Oma liest es. Dann gibt es so noch Wladimir Kamina, kennst du den? Ja, Kumpel meines Vaters. Kumpel deines Vaters? Ja. Ist ja so, aber ich meine, der ist doch für euch, der ist doch ein Süd für so Russen, wa, oder? Der ist doch, der macht doch den. Ja, ich lese seine Bücher nicht, aber ich habe mal gesehen, er war bei deiner Tochter in der Sendung mal. Stimmt, die sind aber ganz lustig, die Bücher. Ja. Die sind schön, die Bücher. Also ich habe noch nie eins gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es gut ist. Also. Du hast eins gelesen von ihm? Nein, ich habe noch keins gelesen. Ach so, aber ich kann mir na mach mal, ja, lies mal ruhig eins hin und wieder. Die sind doch nicht so kompliziert und sind ja oft doch so kürzere Texte. Dass man mal ab und zu, gerade wenn man mal jetzt achte abgeballert hat, dann kann man doch sich da mal Zeit nehmen für anderthalb Seiten russische Exilliteratur, ja, oder? Ja, kann ich mir mal angucken. Also. Ja, mach das mal, würde mich sehr freuen. Und Kamina würde auch freuen. Das kann ich mir vorstellen. Und dann kannst du mal deinem Vater sagen, dass ich dir gesagt habe, dass er Kamina sagt, dass du seine Bücher lesen sollst. Ja, okay. Hast du das jetzt mitgekriegt? Also ich habe es wirklich nicht ganz klar formuliert. Aber dass du deinem Vater sagst, dass ich dir gesagt habe, dass du Kaminas Bücher lesen sollst, dass er das Kamina sagen soll. Dass du deinem Vater sagst, er soll Kamina sagen, dass ich dir gesagt habe. So, jetzt habe ich es richtig hingekriegt. Ja. Dann steige ich wieder in Achtung bei Kamina. Dann denkt der Kuttner, das ist ein feiner Mensch, denkt er dann. Mein lieber Scholli. Und daran ist mir doch gelegen. Mhm. Genau. Du schneidest dann, du schneidest dich mit? Ist es so interessant, dir selber zuzuhören? Nein, aber so viele von meinen Kumpels haben sich bei Kunden angerufen, da kann man ja was zeigen. Haben ja. Doch nicht oder haben doch? Haben doch nicht. Also warum? Einer hat halt angerufen. Warum denn nicht? Trauen die sich alle nicht? Ja, die sind alles Schisser. So. Nein, aber. Echt? Nein. Also ein paar haben schon mal angerufen, aber dann halt nur beleidigt und dann aufgelegt, die waren zu feige. Aber ja, also halt. Warum denn zu feige? Muss man da so irre Mut haben? Ja, so ein kleiner Schisser, keine Ahnung, jedenfalls. Ja, so ein Kumpel. Ne? Los, jetzt rufen wir mal einen Kumpel von dir an, oder? Also das macht mich ja hier fertig. Ja, die sind alle irgendwo in Ferien, ins Snowboard. Echt? Also, aber jetzt können wir jetzt keinen anrufen? Nein, ich hab die Klassenliste nicht mehr, sonst würde ich gerne erst die Nummern verkünden. Naja, ansonsten würde ich dich rausstellen zum Kollegen Sedelke, der würde sich drei Nummern von deinem Kumpel ziehen lassen und dann würden wir die mal aufstöbern in ihren Löchern. Nee, ich glaube, da bin ich erstmal dran. Nee. Wieso? Dann bist du, dann kriegst du Kloppe, meinst du? Naja, ich denke mal, ich ausgerechnet Kloppe bekomme, die sind Kopf kleiner als ich, aber trotzdem, nee. Sag mal, wollen wir mal zusammen Bußwerk da Budizonze singen? Den müsstest du da auch können, oder? Wenn du kurz anspielst. Also, kennst du das nicht? Singen! Busjek da, budiert sonst, Busjek da, budiert Mama, Busjek da, budiert Neva. Also richtig weiß ich es jetzt auch nicht genau. Ich kann den Text nicht, aber ich habe nicht verstanden, was du jetzt meinst. Irgendwie. Warum kannst du den nicht? Ja, ich bin zwar mit 4,5 Jahren aus Deutschland gezogen, aber ich kenne die ganzen Kinderlieder nicht mehr, oder falls es ein Kinderlied sein sollte, keine Ahnung. Ist ein Killerlied! Was? Ist ein Killerlied. Ach so, genau, Killerlied. Ne? Ist ein Killerlied, genau. Busjek da, budiert Zunze. Wieso kannst du denn? Wo ist denn dein Vater? Der ist nicht bei mir zu Hause. Ist dein Vater, ist der Russe oder ist deine Mutter Russe? Wir sind beide Russen. Wo ist denn deine Mutter? Ja, meine Mutter ist verreist, mein Vater wohnt bei sich und in den Ferien bin ich allein zu Hause. Ach du Scheiße, Lev allein zu. Ja, natürlich wunderbar, aber jetzt bräuchten wir mal jemanden, der Busjek da Budizonze singen kann. Busjek da Budizonze, Busjek da Budiert Mama, Busjek da Budiert Mama. Und auch ich immer da, heißt es dann im Deutschen. Ja. Ah, na du bist mir eine Hilfe, mein lieber Freund. Ja, Lev, echt. Ich sag dir, auf die Russen ist kein Verlass, das ist wie mit den Erdgaslieferungen. Ja. Schwupp, auf einmal ist der Hahn zu, bom, bom, bom, bom. Die Weißrussen, nicht die Russen. Die Weißrussen haben ja die... Ja, aber die Russen haben zugemacht, weil die Weißrussen nicht bezahlen wollten. Ja, also ich meine, ich verstehe, dass die Russen zumachen, wenn die Weißrussen nicht bezahlen wollen. Aber aus Deutschland sieht er dann schon wieder ganz anders aus. Ja, aber da dreht der Russe den Jasshahn ab. Ja, dann muss der Deutsche dazu sagen, ach egal, jedenfalls. Ja, naja, ja, egal, genau. Aber genau, wie gesagt, aber der Russe boykottiert. In dem Fall du. Entweder du oder Putin. Also irgendwie hat man immer ein Problem, der Russen. Der andere war es. Ja. Ach, wobei, das fand ich aber gerade so schön. Man hat immer ein Problem, Russen. Mal heißt da Putin und mal heißt da Lev Bezymensky. Wie? Nein, nicht Bezymensky, oder wie jetzt. Aber gibt ne Lev Bezymensky. Aber ich glaube, das war ein Politiker. Ich weiß nicht genau, was du kennst. Du kennst ihn natürlich nicht, oder? Nee, natürlich. Nee, du bist ja jung, du bist ja unbeschwert, du machst ja deine Kinderspiele da. Busiek da, Budiek sonst. Scheiße! Ja. Aber ich wollte eigentlich noch was Russisches spielen. Ja, Winnie Pooh. Genau! Ja. Ja, yeah, das hast du schon mit dir geschnitten, ich oder muss, was? Ja, ich muss jetzt aber ich muss zugeben, ich habe diesen kleinen Winnie Pooh, die russische Waffe, habe ich bei mir unten als Videokassett rumliegen. Ach so, echt? Ja, vor 2 Jahren fand ich es noch lustig. Na toll, ist doch auch wahrscheinlich. Ich finde es wirklich lustig, also selbst wenn man sich so anguckt, im Vergleich zu diesem Disney-Winnie Pooh, der Original, also na, der... Glaube ich! Ich sag doch immer, Ofin und die Holzsoldaten. Mhm. Kennst du auch nicht, wa? Nee. Aber kennst du denn Baba Yaga, kennst du? Natürlich kenn ich, also vom Hören. Und kennst du den Amphibienmensch? Das ist so ein Spitzenfilm. Amphibienmensch, nee, ich habe viele so Kinderkassetten bei mir noch unten holen. Das ist ein Film, das ist ein Film. Achso. Ein Film, ein Märchenfilm. Naja, egal, das kriegen wir jetzt sicher. Märchenfilm aus Russland. Ja, aber jetzt, und die goldene Jurte? Ah, scheiße. Und jetzt habe ich aber Dings, habe ich glaube ich jetzt nicht dabei. Ah, ist das ein Ärger. Das wäre aber schön, wa? Ja, also ich habe Winnie Pooh. Rupp, Winnie Pooh. Gut lebt der Winnie Pooh auf Erden. Dann geht's irgendwie weiter, weil den Rest kenne ich nicht mehr. Ach, habe ich jetzt nicht dabei. Aber ich habe mich einfach krank gelacht, dass du es irgendwie vor ein paar Jahren mal hier gespielt hattest in Blue Moon. Also so russische Winnie Pooh im deutschen Radio. Das. Also soll ich dir mal was Schönes erzählen? Ich hatte ja dann irgendwann mal so Paul und Flake von Rammstein in der Sendung, mit denen Sendung gemacht. Mhm. Und was hat sich Paul von Rammstein gewünscht? Winnie Pooh. Weil der, glaube ich, seine Kindheit irgendwie in Russland verbracht hat oder Sowjetunion oder irgendwas. Mhm. Jedenfalls kann ja Ojan Zut Russisch und ist auch ein großer Winnie-Pooh-Fan. Ja. Da, boah, Dingschen brennt, Rammstein. Naja, ich höre die das zwar nicht, also ich mag die nicht so, aber... Aber schön ist es doch trotzdem, oder? Trotzdem dass die also, dass so diese Winnie-Pooh-Fable haben. Mich freut sowas immer. Ihr solltet es mal covern irgendwie. Also. Winnie Pooh, covered von Rammstein. Boah, boah, boah. Ein Winnie Pooh brennt. Boah. Na gut. Also Winnie Pooh brennt, fällt mir noch was ein. Na egal, ist unwichtig. Na, erzähl mal ruhig. Nein, na, wenn dir schon mal was einfällt, wir wollen mal ganz ehrlich sein, in der letzten Zeit, es ist jetzt nicht allzu viel eingefallen in den letzten 10 Minuten. Ja, 12 und 13 Minuten, ja? Womit? Mit Tommy Walsh zu tun. Der hatte mal erzählt, der hätte mit Kumpel so zu Weihnachten jeden Advent ein Teletubby abgebrannt, weil sich auf dem Adventskranz sonst. Jetzt gerade so zu brennen, Winnie Pooh, weil es viel mehr. Teletubby, die gibt's ja nicht so lange, dass man die, also so alt, oder? Meinst du, glaubst du dem das? Na, ich weiß nicht, also so eine ich habe ja mal Videos von ihm im Internet gesehen. Bei YouTube wurden jetzt vor kurzem wieder reingestellt, neue Videos. Also so ja? Scheiße, die er mal gemacht hat, kann ich mir schon vorstellen. Naja, Scheiße macht er. Da sind wir uns einig. Ja. Na, aber ich fand es nur witzig, also brennender Winnie Pooh und so brennende Teletubbies zu Advent, das ist. Ja, ich weiß. Na, das ist deine Herzlosigkeit, weil du eben so mit Kinderspielen groß geworden bist. Dann muss ich da zugeben, ja, bin ich. Oder ja, genau. Ach, das ist aber nicht schön. Naja, also. Aber ich finde, dass wir uns, aber irgendwie können wir uns trotzdem unterhalten, das finde ich mir wieder ganz schön. Es gibt da so andere, die. Komm, jetzt ab jetzt reden wir nur noch Russisch. Menja Savut Jürgen. Amenja Savut Lev. Pravilno. Ja, ich hoffe, das schon. Всех порядке. Moschnel, moschnel. Повтори, пожалуйста, я не понял. Bitte wiederhole nochmal den letzten Satz, ich habe nicht verstanden. Moschnel, moschnel. Moschnel heißt nämlich mächtig, gewaltig. Genau. Moschnel, ja, wollte ich nur mal sagen, mächtig, gewaltig, Egon. Also eigentlich moschnel, moschnel, Egon, muss man sagen. Mhm. Naja, ja. Berlin, Stolica, GDR. Also, Germanie. GDR ist das Ruhe. Hm, ja, da. Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da. Mensch, Meier. Naja, mein Russisch hat doch ein bisschen nachgelassen, aber Tovare, Shirokovo, Potreblenia kann ich immer noch sagen. Und Dostoprimitschatelnosti kann ich auch sagen. Und Brandenburgskie Warota kann ich auch sagen. Da, Brandenburgskie Warota. Brandenburgskie Warota. Dostoprimitschatelnosti. Oder kann man sagen, eine Sehenswürdigkeit von Berlin. Dostoprimitschatelnosti, Berliner. Na, das ist richtig. Nu, хорошо. Nu, pagadi. Habe ich auch alle drei Videokassetten bei mir unten. Hast schön. Ach, was wäre denn jetzt noch am Russischen anzubringen? Stimmt das? Naja, versteht man nicht so richtig, oder? Ich kenne das Lied mal wieder nicht. Ha. Naja, kann ich jetzt auch nicht. Aber ach, das ist das irgendwie, der Russe in mir. Das ist der Russe in mir. Na, das hört man doch gerne, oder? Ja, ich habe ja noch was Positives für dich. Ich habe meine Religionslehrerin, die kennt dich übrigens auch. Also, woher denn deine Religionslehrerin? Sag mal, dass sie unter Religionslehrerinnen... Ja, sie scheint dich auch zu hören. Also deswegen wollte ich jetzt dazu noch... Ehrlich? Ja, ich glaube, sie ist 54 oder so. Und wir hatten mal so, okay, es wird jetzt ein bisschen peinlich. Wir haben jetzt letzte Schultag so ein bisschen Promi-Raten gemacht. Jeder durfte so einen Namen hinschreiben, ja, den er das lustig findet. Ich habe halt Fanny Van Dan genommen. Nicht schlecht. Ja, dann hat sie erstmal gesagt, klingt ja interessant. Da hat sie gesagt, sie kennt ihn. Habe ich sie halt erst nur gefragt, wenn sie Fanny Van Dan kennt, kennt sie auch Jürgen Kuttner? Hat sie gesagt, oh ja, kennt sie, dass sie es auch gerne hört und Fanny Van Dan lustig findet. Vielleicht ist sie eine Klassenkameradin von mir. Wie alt ist die? Ich denke mal, so alt sind die Klassenkameraden. Ah, jetzt, ja, gut. Na, ich wollte ja nur ein bisschen auf die Kacke hauen. Ist mir wieder mal gelungen, oder? Ja. Also, wenn meine Klassenkameradinnen alle 54 werden, dann. Nein, meine Klassenkameradin, habe ich doch gesagt. Ich wollte auf die Kacke hauen. Ach so. Ja. Naja, gut. Das ist anders, warum, jetzt... dass du die 14-Jährigen und ich die 50-Jährigen hast. Ach so, nee. Nein. Ja. Lev! Ja. Lev Besimensky. Ich danke dir sehr, okay, danke, ja, für deinen ortschen Harashon-Anruf. Spasiba. Ich rufe vielleicht an, wenn da noch ein richtiges Thema kommt. Ja? Spasiba, Spasiba! Ja, naja, gut. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Okay, bitte. Danke dir auch. Ja. Tschüss. Okay, ciao. Ah, das sind die wunderbaren Diaf. Jetzt nochmal. Diaf Sirius da von The Runners for eine Platte von 2005. Diaf Sirius da. No. of minds. Knock your door, the mind's hard to wake them up. Back to the moon, loud shout, shout, shout. Make a wish come true. Die Huff war nicht mit Sirius Star von The Runners, von einem Album von 2005. Tommy Wasch, ja. Sie sind mit Ihrem aktuellen Bühnenprogramm Steif on Stage im Februar und März in Berlin und Brandenburg unterwegs. Was können wir da als Zuschauer erwarten? Gut, folgender Plan. Wir präsentieren in diesem Winter eine bildgewaltige Multimedia-Show der Extraklasse. Unscharfe Dias, verwackelte Videos, Gedichte, die sich nicht reimen und Wortwitze ohne Worte. Und steht Ihnen noch jemand zur Seite? Ich werde dabei unterstützt durch die Big Band der Karl-Bonhoeffer-Klinik unter der Leitung von Jürgen Drews. Hinterlader Reloaded. Natürlich darf auch meine künstlerische Nachgeburt nicht fehlen. Michi Balzer, das Rathenower Witzfaktotum, ergänzt das Programm kongenial mit seiner stinkblöden Art. Ja. Tommy Wasch. Jetzt wieder unterwegs in Berlin und Brandenburg. Alle Termine unter fritz.de. Fritz. Und das hört man. 22.34 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Der vorübergehend freigelassene Sexualstraftäter aus Brandenburg an der Havel bleibt in der geschlossenen Psychiatrie. Das Amtsgericht folgte heute einem entsprechenden Antrag der Stadt. Der Aufenthalt ist zunächst bis Ende März befristet. Bis dahin soll ein neues psychiatrisches Gutachten klären, ob der Mann dauerhaft dort bleibt. US-Verteidigungsminister Gates hält einen Beginn des Truppenabzuges aus dem Irak noch in diesem Jahr für möglich. Voraussetzung sei aber, dass die neue Strategie zur Eindämmung der Gewalt in Bagdad Erfolg habe, sagte Gates im Senat. Zuletzt hatte Präsident Bush den Einsatz von 21.500 zusätzlichen Soldaten angeordnet. Es wäre unverantwortlich, nicht jetzt schon über Alternativen nachzudenken, so Gates. Vertreter von 57 Staaten haben erstmals eine UN-Konvention gegen Verschleppung unterzeichnet. Das Abkommen erklärt es als Verbrechen, wenn Regierungen Bürger entführen oder gefangen nehmen, ohne dass Auskunft über ihr Schicksal gegeben wird. Auch das Betreiben von Geheimgefängnissen wird den Vertragsstaaten verboten. Die USA gehören nicht zu den Unterzeichnern. Die Konvention tritt in Kraft, sobald sie von mindestens 20 Parlamenten ratifiziert wurde. Die EU ergreift wegen Vogelgrippefällen in England und Ungarn erste Maßnahmen. In den Risikogebieten wurde für das Geflügel eine Stallpflicht erlassen. Außerdem rieten die Veterinäre den Mitgliedsländern, ihre Vorsorgemaßnahmen zu überprüfen. Eine generelle Impfpflicht oder Exportverbote für britisches Geflügel hält die EU aber für nicht gerechtfertigt. Wetter. Die Nacht soll überwiegend trocken sein, dabei sinken die Temperaturen auf minus 2 bis minus 5 Grad. Stellenweise kann es sehr glatt werden, Vorsicht also. Morgen ist es teils heiter, teils wolkig und meist trocken, das Ganze bei ungefähr 4 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A24 Pritzwalk Richtung Berlin zwischen der Raststätte Walsleben-West und dem Dreieck-Havelland ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Dann haben wir die A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Starkow und Freienwalde gab es einen Unfall. Vorsichtig, dort liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und die A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Frankfurt-Oder-West und dem Grenzübergang Frankfurt-Oder ist Stau. Die Lkw-Spur ist blockiert, fahrt vorsichtig an der Stauende ran. Und nochmal der Hinweis, durch überfrierende Nässe kann es stellenweise glatt werden in dieser Nacht. Fahrt also entsprechend vorsichtig. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. So Kinder, jetzt erstmal koreanische psychedelische Power Sun Lim. So you 그대가 일본어 Sanulim? Sanulim in der koreanischen Popmusik, Rockmusik, Heroin? Korea, Korea, Nord oder Süd? Ja, ratet mal! Bei der Gitarre! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich glaube, das ist eigentlich schrecklich. Ist ja nicht Nord oder Süd, sondern Nord oder Süd. Wieso? Was soll Nord oder Süd? Was heißt denn das da? Naja, Kinder, egal wie. Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. So, dann wollen wir mal hier schöne Sendung machen. Feine Sendung. Mal sehen, ob dann der Hörer auch vorbereitet ist. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, aber feiner Herr Kuttner, worauf werden wir denn vorbereitet sein? Na, aufs Thema. Ja, was ist denn das Thema? Stimmt, habe ich ja die ganze Zeit nicht gesagt. Die erste halbe Stunde wieder total versaubeutelt und mich nur für eure Ferien, Vornamen, Vorsätze interessiert. Eigentlich, wurde ist mir neulich aufgefallen, wenn man so im Kopf, ach naja, vielleicht kann man das auch, sagen wir, dialogisch hier erörtern. Was meinten ihr? Wäre jemand bereitet, hier dialogisch mit mir zu erörtern? Hallo, wer bist denn du? Na, du offensichtlich nicht. Hallo, wollen wir das dialogisch erörtern? Hallo! Ja! Ja! Sag mal, wie bist du? Marius. Mensch, Marius! Ja, Kutti. Sag nicht Kutti, sitzt Backpfeife. Marius! Kuttner. Ferien! I. Was denn? Nichts zu tun. Ach so, nichts zu tun? Echt? Langweilst du dich? Den ganzen Tag. Willst du bei mir Mülleimer runterbringen und mal die Fenster putzen? Vielleicht kommst du noch. Was? Na, das wäre doch schön, dann hast du irgendwie ein bisschen Sinn in deinem Leben. Mann, ey, total orientierungslose junge Menschen. Und wenn man ihnen dann Angebote macht und sagt, hier, da bück dich mal und heb das Knüllpapier auf. Hier, da hilft man der Oma über die Straße. Hier, mach mal Einkäufe für beliebte Radiomoderatoren. Nee, Bomben, Zurücklehnung. Richtig. Ablehnung. Lehnung. Scheiße. Das ist doch nicht schön. Ach, man muss nur wollen. Ach. Was heißt, man muss nur wollen? Ja, man muss nur mal endlich meinen Müll runterbringen wollen. Aber könnte ich ja auch selber wollen. Richtig. Na, aber sag mal, ich bin doch nicht mehr in dem Alter, dass ich jetzt noch irgendwie da so viel Müll runtergebracht. Jetzt muss man die junge Generation ran. Junge Menschen. Marius. Richtig. Mann, Marius, warum rufen jetzt hier alle wie bekloppt? Wahrscheinlich, weil Ferien sind, oder? Ich glaube auch. Richtig. Marius. Marius, wie alt bist du denn? Ich bin ja von den pubertierenden 16 hier. Ja. 16? Richtig. Geil. Wie geil ist das denn? 16. 16, ja, blondes. Ich weiß auch nicht, ob das 16 Jahre blondes Jahr ist. Das ist von Udo Jürgens. Der, glaube ich, so einen Hang ins Pädophile hat. Naja, aber kann man heute schon mal so. Marius. Jung. Sag mal, irgendwie kommen wir nicht so richtig. Ich meine, wir verstehen uns wie Bolle, oder? Wenn jetzt nicht so, sagen wir mal, so totaler Abstand zwischen uns wäre, wir würden uns in den Armen liegen und dir gegenseitig die jeweils linke Schulter nass heulen. Vor Rührung und Freude darüber, dass wir uns endlich getroffen haben. Aber ein Gespräch entsteht nicht. Naja. Sondern nur Rührung. Mensch, Marius, Mensch, Mensch, Marius, ja, Kuttner, sag doch mal, ja, Marius, na, Mensch, Kuttner. So. Ein feiner Mensch. Ein feiner Mensch, damit machen wir jetzt die Sendung nicht voll. Das heißt, wir machen jetzt 2,5 Stunden noch. Mensch, Marius. Mensch, Kuttner. Mensch, Marius. Mensch, Kuttner. Marius, sag an. Kuttner, was ist das? Das kann doch nie wahr sein, Marius. Ein feiner Mensch bist du, Kuttner. Mensch, Marius. Ach ja. Mein lieber Scholli Marius. So, eigentlich habe ich aber ein Thema. Und ich wollte das jetzt mit dir... Was denn für ein Scheißthema? Ich hab da doch ja kein Thema. Aber was war denn jetzt ein Scheißthema? Sei mal ein Scheißthema. Ferien, na, darum geht's doch ja nicht. Das war nur mein erstes halbe Stunde Interesse. Ach so. Wollte ich jetzt nur mal wissen. Jetzt weiß ich alle Ferien. Sag mal, das sind aber auch hier diese Anrufer, ein Penner, eben alle Leitungen voll. Jetzt haben sie wieder aufgelegt, nur weil wir uns unterhalten. Jetzt wieder anrufen. Das geht hier hin und her. Also, soll ich mal fertig machen? Nee. Ah, dann sind die gleich wieder alle beleidigt. Dann rufen wir eben. So bleibt mal in der Leitung hier. Jetzt mal, aber ihn schaue ich mir mal hier aus. Mein lieber Freund! Ja, hallo, ja. Was treibt dich denn jetzt hier anzurufen und mich zu nerven? Ja, ich dachte. Och, orientierungslos, Ferien, so langweilig. Ich sitze hier schon den ganzen Tag und schaukel mit dem Oberkörper hin und her und hin und her. Ich glaube, ich bin ein Eisbär, aber ein Eisbär bin ich ja eigentlich nicht. Aber Ferien habe ich. Scheiße, Ferien sind so langweilig. Denn jeder wieder zur Schule. Oh, die Schule ist ja so scheiße. Dann freu dich über Ferien. Oh, nee, Ferien hat ich nichts zu tun. Mann, Kinder, seid ihr orientierungslos. So ein Scheiß auch. Ich hab gedacht, ich spreche mit Ihnen, der kann. Was? Na, ich bin auch Radiomoderator. Ja, so siehst du aus. So hörst du an. Ich bin der Jochen von School FM. Ich mach Schulradio. Und jetzt sind Ferien. Bist praktisch arbeitslos. Bist jetzt quasi auf Hartz IV oder was? Na, Mann. Das sowieso, ja. So, du hast ein richtig geiles Schulradio. Ja. So, nee, ich wollte jetzt mal, Marius, bist du da? Und wer ist der andere? Wie heißt du anders? Stranger, Marius und wer noch? Jochen. Jochen. Marius? Richtig, ja. So, ja. Na ja. Jetzt ist ja die Sendung wieder gelaufen. Warum? Na, weiß ich auch nicht. Jetzt ist jetzt voll in die Wand gefahren. Ach, Ferien sind doch was Schönes. Für wen denn? Na, für mich. Ich und frag mal Marius. Nein, ich hab jetzt so, das Thema heute ist... Ist? Spannung, oder? Spannung. Sag mal, wenn man im spannend. Kopf was nicht weiß, wenn man mal interessieren, wissen wollte, wann jetzt Ludwig van Beethoven geboren wurde, dann gibt's ja so... Was? Das war nicht spannend. Wer hat denn die gesagt? Ich nicht. Verlogene, gelangweilte, desorientierte junge Menschen. Damit habe ich es hier zu tun. So, ich rufe jetzt bei der Intendantin an. Ich will Schmutzzulage. Schmutz was? Schmutzzulage. Das ist was Spannendes. So wie eine Abwasserpumpe. Bin ich ja hier praktisch. Hey, es ist wieder Dienstag. Ihr müsst Fritz einschalten. Da moderiert wieder die Abwasserpumpe. Das ist geil, nur es stinkt irgendwie, man muss sich die Nase zuhalten. Ist wie wenn der Luftdruck sinkt. Da zum Glück gibt's noch kein Riechtelefon. So, wenn man jetzt mal was würdet ihr wissen wollen, was ihr jetzt nicht wisst? Ja, nicht, sind Ferien. Was wissen wollen? Wie kommst du ins Ständer? Mann, wir sind 16, haben Ferien. Oder? Okay. Wenn ihr jetzt mal was würdet ihr wissen wollen, wenn ihr mal was wissen wollten, wollen wissen. Ich will. War ungefähr. Ja. Weil, wenn ich sage Beethoven, wie uncool ist das denn? Okay, Jennifer Lopez. Wie? Wer ist das? Die Teletubbies. Die kennen wir! Teletubbies sind gut. Simpsons! Richtig. Genau. Wann hat Homer Simpson? Warum ist Homer Homo oder warum heißt er so mit seinem Vornamen? Was bedeutet der Vorname? Was bedeutet denn der Vorname? Auf der Couch rumliegen und wo fertig? Kommt denn der her? Nein! Keine Ahnung. Bist du? Ja, ich weiß es! Na, schieß los. Marius, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst beide nicht, aber Homer Simpson kennt er. Ja. Aber Homer kennt er nicht. Ne, ich frage nur. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin nicht auf der Folter. Hey, wir sind 16, wir haben Ferien. Ja, da wird das ja schon abgeschaltet. Naja, ich meine, egal wie. Also wenn ihr wissen wolltet, wer Homer ist, was würdet ihr dann machen? Wo könnte man da nachkicken? Wikipedia, Google, Lexikon. Bibliothek. Genau. Bibliothek. Also wenn man mal nicht weiß, kann man irgendwo nachkicken. Genau. Zum Beispiel, woher Homer Simpson seinen Vornamen hat. Ja, richtig. Und woher hat er ihn? Der hat ihn gewissermaßen vom Vater aller Literatur. Aha. Eigentlich. Aller Bücher. Von dem, der von dem das allererste Buch eigentlich stammt. Älter als die Bibel. Aber sag ich jetzt nicht. Könnt ihr selber nachkicken bei Google. Aber dürft ihr nicht jetzt Simpson hinten einnehmen, sondern nur Homer. H-O-M-E-R. Mhm. Und dann könnte ein homerisches Gelächter ausbrechen. Könnte auch gleich nochmal nachkicken. Homerisches Gelächter. So egal wie. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Sind da eigentlich Fan? Haben wir jetzt hier beim Deutschlehrer angerufen? Ja, Kinder, kann ich ohne dafür. Ihr habt mit Simpson angefangen. Nee, stimmt nicht. Ich hab mit Simpson angefangen. Ja. Aber nur um euer Interesse zu kriegen. Ich bin vollkommen interessiert. Homer, könnt ihr mal nachkicken. Ja, wo kickt man danach? Bei Wikipedia, Google, in der Bibliothek, in dem Lexikon. Aber... Das ist jetzt die Frage. Und das wäre jetzt das eigentlich heute Thema. Was kann man tun für seine Herzensbildung? Also für Herzensbildung? Was ist das? Was ist denn das? Genau. Wenn man jetzt gewissermaßen herzensklug sein will. Oben kopfklug kann man ja sein. Okay, ihr nicht. Natürlich. Okay, könnt ihr auch sein. Herzensbildung krieg ich zum Beispiel. Ich lade meinen Freund für eine Woche ein. Wir schließen die Tür von innen ab, machen die Computer und die Xboxen und die Fernseher an und dann... Aber doch nicht mit Computer kriegt man ein Herz. Kinderspiele. Nee, nicht Kinderspiele, sondern... Das war schon richtig so, aber nicht wegen der Kinderspiele, sondern einfach schon allein, wenn ich mit meinem Kumpel in der Kneipe sitze. Denn Na sag ich doch, das genau ist doch ein Angebot. Naja, aber doch nicht die Türen zu machen und Fernseher an. Ja, ich meine, aber wobei, mich vielleicht mit meinem Freund zu unterhalten, da kriegt man. Was kicken ihr für Serien? Alles Mögliche. Naja, aber warte, sag mal. Ich kicke gerne Dr. House. Kennst du den Dr. House? Nee, kenn ich zum Beispiel nicht. Ich kicke ganz wenig Fernsehen. Naja, aber in letzter Zeit. Ja? Ja, der ist so ein kranker Doktor, aber total Genie. Aber so. Ja, super, wa? Den kickst du gerne und am Dienstag hörst du gerne Radio, wa? Ja. Du kriegst keine geballert, mein lieber Freund. Ich hör sehr gern. Ich wollte mal bei euch Praktikum machen, aber ihr wolltet mich nicht. Ach so, mich hast du ja nicht gefragt. Nee, ich hab an die E-Mail-Adresse da geschrieben. Pech ab, hättest du mich mal gefragt. Ich Praktikum im Kindergarten machen. Hättest du mich mal... das ist nicht witzig. Mach ich doch jede Woche hier. Und, wie warten im Kindergarten? Cool. Na ja. Ich arbeite mittlerweile da. Hab Spaß. Wirklich? Nein, das ist nicht I. Das ist... Okay, eigentlich soll ich keine Werbung machen, aber Aktion Sozial sagt euch bestimmt nichts. Nee, sagt mir nichts. Sag ruhig aber Aktion Sozial. Scheiße, ich sollte eine Ansage machen, die habe ich vergessen. Oh, wacker, oh, wacker, oh, wacker. Mm. Oh. Ach, schäme dir bei Kutti. Ja, naja, vielleicht kriegt ihr das irgendwie noch hin. Egal, Herzensbildung sagt ja eh eine Kneipe, das war von Jochen, oder? Ja. Kumpelkneipe. Marius. Ja. Wenn du was für deine Herzensbildung tun willst, weil welches wäre denn die Institution? Was kann man da machen? Das ist heute die Frage an alle. Herzensbildung, wie kommt man dazu? Oder wenn man so Herzensprobleme hat, wie kann man die jetzt gewissermaßen lösen? Ohne reden. Herztransplantation. Spitzenvorschlag. Liebeskummer. Ja, da machen wir eine Liebestransplantation. Und dann findest du die schick. Mhm. Ah, super. Kinder? Ja. Es gibt Leute, die schreiben Dr. Sommer, wenn sie irgendwie Herzensbildung brauchen. Und es gibt Leute, die lesen Dr. Sommer, wenn sie Herzensbildung brauchen. Ja. Und die machen sich dann nachts im Radio manchmal lustig über Leute, die an Dr. Sommer schreiben. Oh, das würde ich nie machen. Ja, ja. Nein. Ja, ja, ja, ja. Nein, ich bin gegen sowas. Also ich würde nie mich jemanden, also vor allen Dingen, wenn der nicht so gegen ist. Gibt doch Leute, die rufen Dr. Kuttner an. Wirklich? Voll Idioten. Ja. Oh, Mann. Unglaublich. Könnt ihr die letzten Satz nochmal langsam wiederholen? Na, ich glaube nicht. Glaube ich aber auch. Ich erinnere mich nicht mehr dran, weil mein Gehirn ist schon so verweichlicht. Ja, super. Dann tue ich mal so, als ob ich euch für euren Anruf danke. Ja. Kurti, tschüss. Tschüss, ihr Beden. Nein. Doch. Tschüssikowski, Schaui, schön mit Ö. Aber wenn du aufkriegst, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und dann muss ich wieder Kinderspiele spielen. Wie hoch wohnst du? Wie hoch ich wohne? Na, wie hoch du wohnst? Erdgeschoss. Naja, dann spring aus Fenster, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Okay, tschüss. Nein, Kuttner, lass die machen. Lass uns warte. Nein, hier sind da noch mal andere, die stehen doch ja alle Schlange. Natürlich, um die Uhrzeit. Natürlich um die Uhrzeit. Ich mach auf die Uhr hier Quatsch. Wir schlafen gehen. Na? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Hi. Bin ich da bei Fritz? Ja. Ja. Das ist ja super. Ich bin da noch nie durchgekommen. Heute habe ich es geschafft. Ist ja schön. Mit wem rede ich denn? Mit Pingel Dangelbach. Du bist hier. Mein Herz, ich herze so. Ich komme ja irgendwie etwas verarscht vor. Könnt ihr mal geordnet sprechen? Ja, natürlich. Ich wollte die Sendung von Kuttner. Ja, da bist du richtig. Da bin ich richtig. Ja, richtig. Das ist ja super. Ja, ich bin hallo Kuttner. Was muss ich denn tun, um da reinzukommen? Bitte. Du bist schon drin. Ich bin schon drin. Hallo? Wie geil. Hallo? Das ist dich. Ja? Du musst gerade Radio anmachen. Warte, ich mach Radio. Radio aus. Radio aus. Mein Radio ist aus. Hört mir das Radio an. We'll be right back. Foxy Lady. Jimi Hendrix in Berkeley. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Foxy Lady hieß der Song. Wir reden heute darüber, was man zu seiner Herzensbildung tun kann. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche genau. Hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kuttner. So, Kinder. Hey, Junge. Kuttner. Ja, jetzt ist hier volle Pulle Betrieb. Kuttner? Ja, Dings hat auf ihm. Jochen hat auf ihm, oder? Marius, jetzt seid doch mal ruhig. Marius, wir müssen uns auch mal verabschieden. Warte mal. Na, weil hier noch so andere sind. Ja, von Wesen steiler Zahn. Warte mal, wie heißt denn der? Ja. Nee, ist das... Kuttner, ja. Hau mal einfach alle raus. Nein! Natürlich, das hat keinen Sinn, das ist doch nur Chaos. Was ist nur Chaos? Sei ruhig jetzt, das ist ein Chaos. Natürlich, das ist ein Chaos. Schmeiß ich die raus, die meinen, dass ich alle rausschmeißen soll. Die meinen ja immer nur die anderen, nicht sich selber, oder? Wer meint, dass ich alle rausschmeißen soll? Das Mädchen kann man nie. Kuttner, hör mir mal zu. Ja. Hörst du mich? Ja. Super. Ich suche gerade, wo steiler Zahn, von wem steiler Zahn ist. Ich weiß es, aber mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht hängt dabei. Ja. Ich liebe dich, wenn du spielst. Was sagst du? Ich liebe dich, wenn du spielst. Wenn ich nicht spiele? Dann liebe ich dich trotzdem. Genau, na dann spiele ich's. Oh, sehr nett. Wenn ich's jetzt finde. Ja, darf ich auch nochmal mit dir reden? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich, Tingeltangelbob. Nein, so nennen mich ganz viele. Gut, okay, Tingeltangel. Muss an der Frisur liegen, auf jeden. Von Oliver Twist ist steiler Zahn. Ah ja, genau. Ach, Oliver Twist. Hab ich auch mal danach gesucht. Ja, Oliver Twist. Ist auf so einem Sampler erschienen. Rock'n'Roll Party 57 bis 62 in Deutsch. Ah ja. Rock'n'Roll Party 1957 bis 1962 in Deutsch. Heißt der Sampler. Man staunt. Sie ist ein steiler Zahn. Wie es steiler nicht geht. Super. Naja, den spielen wir nachher. So, okay. Sag mal, Tingeltangel Bob, dann bist du zufrieden, oder? Ja, das ist ein Traum. Können wir dich schon mal rausschmeißen? Hättest du einen Vorschlag, was Herzensbildung betrifft? Ja, Mann. Was denn? Nicht rauchen. Nicht rauchen. Sag mal, du bist ja irgendwie voll auf bundespolitischer Linie, oder? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht da mal Abgeordneter werden? Soll ich dich wählen? In welchem Stadtbezirk wohnst du? Vielleicht bist du mein Direktkandidat? Welche Partei vertrittst du? Sag mal was. Ja, die... eigentlich alle, ja, APPD. Nee, denkst du, ja. Nee, die CDU, CDPDSPD. APPD. DPF. War ja EIW. Tingeltangel Bob? Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Weg ist er. So, vielleicht sag mal, vielleicht könnt ihr mal jetzt. Alles, was jetzt hier neu anrufen, müsste weiblich sein. Alles andere fliegt raus. Jetzt haltet doch mal die Klappe. Mensch, Meier. So, jetzt werden die alle nacheinander hier abgefrühstückt. 97110. Und jede Frau, die anruft, wird begrüßt mit. Sie ist ein steiler Zahn. Wie es steiler nicht geht. So. Steiler Zahn. Marius? Ja. Wir verabschieden uns jetzt mal auch. Muss mal hier wieder ein bisschen die Sprech sortieren, Kutti. Kontrolle kriegen. Wenn du Kutti sagst, erst recht. Ey, nein. Mariusi. Jung. Ja. Yogi. Du kannst mich Yogi-Bär nennen. Sag mal, wo sind wir denn hier? So, Marius. Yogi-Bär. Marius. Yogi, ja, Yogi-Bär. Marius, ich würde dich jetzt bitten, Hände waschen, Zähne putzen. Ab ins Bett, wenn du Glück hast, noch 10 Minuten Arte gucken, ja? Einverstanden? Augenblick die drin. Marius und kriegst einen Kuss auf die Stirn noch. Tschüssi. Oh, Kutti sind lieb. Tschüssi. Schlaf schon, mein Kleiner. Ich zieh dir den Spalt offen, ja? Ja. Okay, tschüss. Schön mit Ö. Genau, so, jetzt haben wir hier noch drei. Drei, ja, super. Warte mal, ich muss mal testen, ob das jetzt hier, wenn ich schon sage, sollen Frauen anrufen. Hallo, bist du eine Frau? Nee, leider nicht. So ein Strolch! aber sofort rausgeschmissen! Zack, sofort weg! Hallo, bist du? Hallo? Ja, hallo? Bist du eine Frau? Nein. Hallo, bist du denn eine Frau jetzt zum Beispiel? Ja. Echt? Mädel, du bleibst in der Leitung, ich muss jetzt bloß an die Kerle hier fertig machen. Okay, das kriegen wir doch ruckzuck hin, oder? Das dürfte doch nicht länger als 5 Minuten dauern. Hältst du so lange aus? Wie heißt denn du? Natürlich, Shirin. Schwerin? Nein, wie die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Nee, guck mal. Lass Schwerin! Ah, ist das ein schöner Mädchenname? Ja, aber einfach das W weglassen. Bist du anmutig? Schwerin. Schwerin, bis gleich, ja? Hältst du noch einen Moment aus? Dann. So, Jungs, was war das jetzt hier? Ihr beleidigt meine Freundin Schwerin, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, wollt ihr rausfliegen? Ja, das ist eine totale Frechheit, das kann man so nie sagen. Soll ich euch mal sagen, was Schwerin für eine ist? Weiß ich nicht. Die NPD wählt? Nee, soll ich mal sagen, was das für eine ist? Wer? Was? Warum? Mann, Kinder, seid ihr langsam von KP. Der steiler Zahn, wie es steiler nicht geht. Steiler Zahn, Schwerin. Zahn, Schwerin. Steiler Zahn, ach so. Schwerin, Schwerin. Ach, wäre sie doch. Mein Zahn. Oh, wäre das schön? Genau, so. Jungs, ich frage euch jetzt bloß schnell kurz, weil ich hab noch eine andere Verabredung. Ich hab eigentlich nur... Ich hab noch ein bisschen was tun, noch was anderes zu tun. Ich muss mich leider kurz fassen. Ich würde mich total gerne mit euch richtig intensiv und ganz lange unterhalten. Nee, aber ich hab da noch... mir brennt da was auf der Seele. Ja, uns allen. Ach echt? Was denn? Gutner, habt ihr denn überhaupt eine Seele? Um eine Sache. Wo habt ihr denn eure Seele? Na, wo sitzt denn die Seele? Unsere Seele ist im Arsch. Anyway. Ja, genau, das glaube ich auch. Seele voll im Arsch. Gutner, 16. Was denn? Ja. Ja? Verstehst du mich? Nee, nicht verstehen. Verstehen nicht, aber hören, zuhören kann ich. Du hast vor ein paar Monaten mal ein Lied bei dir. Genau, da hast du voll recht. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten mal ein Lied geschrieben. Ja, nee. Genau, das kannst du dir mal aber schön hinter deine Ohren schreiben. Hör mir doch mal. Mein Lieber, und alle anderen, die hier zuhören, die sollen, alle anderen, die hier zuhören, sollen wissen, dass ich vor ein paar Monaten mal ein Lied gespielt habe. So sieht das nämlich aus. Wir einfach mal zuhören. Ja. Ja, das war so ein Bombay-Song. Ja. Bombay, Bonsai, Sumai, so ähnlich ging er. Und ich habe dir eine E-Mail geschickt und du hast mir einfach nie geantwortet, wer hat. Wohin hast du die geschickt? Den habe ich an kutner@kutner.de geschickt. Genau, wenn man mir E-Mails da schickt, dann sein. Ja, die anderen kommen nicht an. Wenn man jetzt an jkku@rbbonline, die kommen nicht an. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Das funktioniert nicht. Man muss an kutner@kutner.de schreiben. Das habe ich gemacht, aber die kommen an. Du hast nicht geantwortet. Nö, lass mich doch mal ausreden. Man muss, wenn man mir eine E-Mail schreiben will, muss man die an kutner@kutner.de schicken. So weit, so gut. Die ja nicht funktioniert. Kommen an, aha, werden gelesen, aber in aller Regel nicht beantwortet. Das ist aber eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich ja auch nicht schön. Ich würde mir einfach von dir wünschen, dass du diesen Song nochmal spielst und genau ansagst. Oh, wenn der jetzt vor ein paar Monaten war, hast du den mitgeschnitten, kannst du mir den nochmal vorspielen. Kannst du mir den nochmal vorspielen? Bombay, ja, Bombay. Irgendwo auf meiner Festplatte, aber in so einer ganz miesen Qualität. Naja, spiel mir doch mal an hier, dass ich den nochmal höre. Den müsste ich jetzt mal raussuchen. Naja, such doch mal raus. Das wird jetzt knapp. Kann ich dir eine MP3-Copy schicken und du antwortest mir darauf? Ja, naja, antwort nicht, aber ich werde es mir anhören und lesen. Ja, oh, da bin ich darum. Und da vielleicht, bin ich auf Mien darum. Vielleicht demnächst mal spielen. So, naja, logisch, aber also jetzt wollen wir uns mal nicht vormachen. Ist doch im Grunde fast jeder zweite Song. Ja, okay. Okay. Deine Musik auf allen Ehren. Deine Frage ist beantwortet, kann ich dich loswerden, rausschmeißen. Ich hab nämlich noch was vor. Klar, ja? Tschüss, tschüssi, Tschüssikowski, ciao, tschö mit Ö. Hallo, ihr beiden. Hallo. So, was machen wir jetzt? Wir müssen uns kurz fassen. Na, ich wollte einfach nur quatschen. Ja. Soll ich anfangen? Ja, das ist ja auch mein großer Ehrgeiz. Nein, meine Frage ist, was kann man denn tun zur eigenen Herzensbildung? Ja, vielleicht sollst du ja erstmal definieren, was das bedeutet. Weil das nee, überhaupt gar nicht. Muss ich gar nicht. Herzensbildung bedeutet einfach gefühlsmäßiger Reichtum, Sensibilität, Wahrnehmungsfähigkeit, Unterscheidungsvermögen. Also ich weiß, das sind jetzt alle sehr abstrakte Begriffe. Also genau, mit denen ihr schon total überfordert seid. Genau. Ja, ihr jedenfalls. Ich nicht. Na, dass man einfach gefühlsmäßig weiß, was gut und richtig ist und was falsch und böse ist, was schön und was hässlich ist. Gefühlsmäßig. Also ich finde, man konnte jedenfalls mal was lesen. Also tu ich zum Beispiel, nicht. Zum Beispiel lesen ja, hilft auch. Zum Beispiel. Was denn? Also ich lese zum Beispiel immer die Gebrauchsanweisung für irgendwelche Killerspiele. Nee, nicht das macht nee, überhaupt nicht. Sondern? Nee, ich lese zum Beispiel gerade Die wunderbare Welt des Christopher Boone. Das was? Des Christopher Boone. Kenn ich nicht. Stimmt, ja, das weiß ich ja nicht. Ist es toll? Das ist ganz gut. Ja, echt? Das ist über einen Autisten geschrieben. Gut. Ja. Was siehst du? Das trägt doch bei zur Herzensbildung. Ja, und naja, ist jedenfalls ganz spannend, aber naja, ein bisschen makaber in manchen Dingen, aber naja, gut. Okay. Na siehst du, da haben wir doch jetzt gleich. Nee, von wem ist denn das da? Bitte? Sollten das vielleicht auch andere noch lesen? Das sollten auf alle Fälle andere. Na, von wem ist denn das Buch? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Muss ich jetzt mal gucken. Aus dem Kopf. Woher sollst du das sonst wissen, wenn ja, ich aus dem Kopf? Und wenn es nicht aus dem Kopf ist, dann weißt du überhaupt nicht. Dann sag ich, weiß ich nicht. Dann guck ich aufs Buch. Sag aber, weiß ich nicht aus dem Kopf? Nee, ich weiß es nicht. Meinetwegen kannst du doch aus der Hosentasche wissen. Ich überleg mir das gerade jetzt. Ach so, jetzt weiß ich's. Von Mark Hedden. Von wem? Von Mark Hedden. Wie wird Mark Hedden geschrieben? Ja, mit K hinten, Mark und dann Hedden. H-E-Doppel-D-O-N. Ja, richtig. Na, siehst du, das ist eine Ansage. Da kann man sich da orientieren. Ich danke dir für deinen Anruf. Ach, tschüss. Ich rufe nochmal an, ey. Na, das war ja eine üble Drohung. Hallo? Hallo. Ja. Naja, gut. Dann war doch aber ein schönes Gespräch, oder? Ja, finde ich auch. Okay, spitze. Das war die intensivsten Gespräche, die ich überhaupt in meiner Radiokarriere hier geführt habe. Ich danke dir sehr dafür. Aha, viel Spaß noch mit Schwerin. Tschüss. Tschüss. Hallo, Schwerin. Hallo, ich heiße Schwerin, Mann. Sie ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Schwerin. Ja, der ist nur, der ist nur für dich. Und außerdem ohne E mit I, Schirin, S-H-I-R-I-N, so. S-H-I-R-I-N? Ja, jetzt hast du es, Mensch. Aber Schwerin ist doch auch toll. Ja, na ja, aber ist nicht mein Name leider. Oh. Ich brauche Herzensbildung. Aber weißt du, was ich von dir denke? Was ich so von dir halte? Oh, oh. Was denn? Hast du da jetzt Angst? Ja. Soll ich dir sagen? Ja. Also, trotzdem du Angst hast, würdest du es gerne wissen? Ja. Ehrlich? Ja, naja, wenn du es nicht, wenn du so die Angst so groß ist, dann würde ich es nicht sagen. So groß ist ja nicht die Angst. Jetzt reden wir nicht drum rum hier um den heißen Brei. Okay, dann sag's jetzt. Ja, was denn? Sie ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Schwerin. Alle entzückt. Steiler Zahn. Ach so. Herrlich verrückt. Genau. Hallo, Kuttner. Hallo, Schwerin. Ich brauch jetzt Herzensbildung von dir. Du brauchst Herzensbildung von mir? Ja. Na, aber nein, meine Frage ist doch, wie ihr zu Herzensbildung kommt. Naja, wir rufen bei dir an. Da kommt man zu Herzensbildung? Ja. Na, aber doch nicht, weil ich immer hier so auf die Kacke haue und so einen Alarm mache. Ja, aber das ist, vielleicht hilft das ja auch manchmal, oder? Ja, das darfst du mich nicht fragen. Ich bin ja herzensgebildet. Die Frage ist, wie sieht's bei dir aus und wann hast du jetzt das letzte Mal, wurdest du herzensgebildet durch Anrufen hier? Noch gar nicht. Ich habe noch nie angerufen. Ach so, echt nicht? Nee, noch nie. Und jetzt hoffst du, warum denn nicht? Ja, keine Ahnung. Du hast immer alles so verarscht. Nein, stimmt doch nicht. So wie mit dem steilen Zahn, obwohl das ja noch Na, das ist doch keine Verarschung. Schwerin, das ist ein Kompliment. Sie ist ein steiler Zahn. Wie es steiler nicht geht, steiler Zahn. Ein bisschen verdreht, steiler Zahn. Alle bezückt, steiler Zahn. Sie ist ein bisschen verrückt. Genau, ist doch super, oder? Ja, total. Mann, Schwerin, das mache ich nur für dich. Ja, ich freue mich da auch, aber... Das ist gut. Aber merkst du da auch, wie gleich so eine Art Herzenswärme zwischen uns entsteht? Naja... Und wenn die Herzen erstmal... Warum denn nicht? Ich weiß nicht, ich merke... Oh, bei mir total. Echt? Ja, zum Beispiel... Wo entsteht denn überall Wärme? Weißt du, was ich denke, wenn ich deine Stimme höre? Was denn? Sie ist ein steiler Zahn. Wie steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Ah, Schwerin, genau, so geht's mir dann. Ja, toll. Das ist doch gut, oder? Aber ich will jemand anderen. Ich bin für jemand anderen Steinzahn. Da musst du mir helfen. Komm, ach so, du suchst jetzt jemanden, für den du steiler Zahn sein könntest? Nee, ich habe ja schon jemanden. Ach so, wer ist es denn? Das ist der Moritz aus Hamburg und der ruft nicht an. Oh, warum ruft er denn nicht an, der Moritz aus Hamburg? Ja, weil er voll doof ist und du musst mir jetzt sagen, was ich jetzt tun soll. Soll ich jetzt darauf scheißen oder... Der ruft bei dir nicht an oder bei mir nicht an? Ja, der ruft bei mir nicht an. Ach so, na, damit könnte ich ja noch leben, wenn er bei mir nicht anruft. Aber dass er bei dir nicht anruft, ist eine Frechheit. Verrückt, ne? Ja. Das ist ein steiler Zahn, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Natürlich. Moritz, ob der jetzt zuhört? Ja, ich hoffe es. Moritz, ich sag dir mal eins. Schwerin ist nämlich... Sie ist ein steiler Zahn. Wie steiler nicht geht. Genau, und jetzt ist Hamburg und Schwerin liegt doch nicht so weit auseinander. Ja, genau. Naja, Berlin. Schwerin. Hast du es gleich? Ach so, ah ja. Naja, gut, ja. Achso, genau. Seit wann ruft denn der nicht an? Ja, seit, warte mal, heute ist Dienstag. Genau. Seit Samstag, ja. Und, aber am Freitag hat er noch angerufen? Nee, am Freitag, da kannten wir uns noch nicht. Ach so, wieso denn das? Ja, weil ich ihn erst am Samstag kennengelernt habe. Wo denn? Naja, im Club, im Havanna-Club. Also da wir alle Ferien haben. Ja. Und ich mich nicht langweilen will wie die ganzen anderen, bin ich einfach mal schnurstracks in den Club gegangen und dachte, das wird nicht so gut. Und dann kam er halt. Und dann wurde es gut. Und jetzt ruft er mich an und ich habe seine Nummer nicht. Schwerin, ja? Soll ich dir mal was sagen? Oh, oh. Ich glaube, dir fehlt es noch an Herzensbildung. Du merkst einfach nicht, dass der... Dass der nichts von mir will. Ja, dass du auf den... Was hast du vorhin gesagt? Was denn, Moritz? Nein, dass du, ob du auf den sollst. Ja, vielleicht solltest du das. Auf ihn scheißen, meinst du? Hast du gesagt? Ja. Ja, würde ich dann an der Stelle so sagen. Oh Mann, das ist aber schlimm. Meinst du es jetzt ernst? Ja. Ja, okay. Ich meine, wenn er echt irgendwie, wenn er, ja, heute ist Dienstag noch nicht, du hast ihm seine Telefonnummer, deine Telefonnummer gegeben. Ja, und dann meint er, vielleicht rufe ich dich ja an. Oh, schon so ein Scheißsatz. Oder vielleicht rufe ich dich an. Ja, aber es war im Grunde hätte er dir doch irgendwie glühenden Auges in deine blicken müssen und sagen, ich rufe dich an. Ja, aber es gibt so viele Komplikationen dazwischen uns. Wieso denn? Man muss doch bloß anrufen. Ja, nie, aber so andere Sachen, so das Alter und von wegen. Wieso, wie alt ist er denn? 25. Und du? Ich bin in 2 Monaten volljährig, das heißt, ich bin 17 und irgendwie. Ja, das ist ja nun jetzt nicht so schlimm altersmäßig. Ja, das verschleift sich mit der Zeit. Guck mal, wenn du 50 bist, ist er 57, also das ist doch dann egal. Ja, nee, da ist es so lange. Nee. So lange hält er doch nicht? Nee, ich meine. Ach nein, dann lass es sowieso, dann schmeiß ihn weg. Ich meine, ich bin steiler Zahn. Natürlich! Genau. Na also, klar, du bist ja echt sowas von steiler Zahn. Ja, ich weiß. Ja, also du meinst, ich soll einfach. Ja, weil, nehmen wir mal an, er hätte deine Telefonnummer verloren. Hätte er dann eine Chance, dich irgendwie wieder zu. Ja, natürlich. Wie denn? Naja, Was könnte er dann machen, wenn er die Nummer verloren hätte? Ach so. Ja, nicht. Ja, naja, aber er weiß, wo ich wohne. Die hat richtig die Adresse? Ja, naja, der weiß. Aber Hamburg ist nur weiß weg, wer? Ja, aber er ist ja manchmal mit Basketball zu spielen, der Gute. Was ist er? Basketballspieler, also er arbeitet woanders, aber manchmal ist er hier in Berlin, um Basketball zu spielen mit irgendeinem Verein. Oder er hat mich angelogen, keine Ahnung. Ach so. Aber ich glaube ihm das. Eigentlich. Hallo? Ja, ach. Oh Lass Gott, ich koche gerade, jetzt habe ich das ganze Zeug geschrieben. Du kochst vor Wut? Nee, ich koche Spaghetti. Ach so, Wut war aber besser, finde ich. Wenn der Penner nicht anruft. Nee, nicht vor Wut, eher so vor ein bisschen vor Verzweiflung. Das ist schlimm, du lernst jemanden kennen an einem Tag, nur einen Tag, und dann denkst du die ganze Zeit an ihn. Oh. Furchtbar. Siehst du, mir fehlt so ein bisschen die Herzensbildung, da hast du recht. Ja, wahrscheinlich aber mit Herzensbildung hättest du gemerkt, dass es doch nicht richtig was ist. Oder? Ich meine, sonst hätte er doch angerufen. Ja. Ich meine, Sonntagnachmittag, naja, da, aber der ist Mann, der ist Basketballspieler und 25. Ja, stimmt. Warum sollte er sich da nicht trauen? Ich hab auch nicht gesagt, dass er anrufen soll, irgendwie. Na, aber hast du ihm deine Nummer gegeben, oder nicht? Ja, aber das war bevor, naja. Naja. Mhm. Na, ist ja auch gut, wenn du nicht gesagt hast, er soll anrufen. Dann hätte er sich vielleicht verpflichtet gefühlt. Aber so fühlt er sich nicht verpflichtet. Und wenn jetzt gewissermaßen der Pfeil Amor sein Herz getroffen hätte, dann hätte er schon längst angerufen, würde ich denken. Okay, weißt du, ich glaube, du hast mich überzeugt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, wo ich Herzensbildung finde. Und zwar woanders als in irgendwelchen scheiß Clubs. Naja, vielleicht auch Clubs, dahin ist ja jetzt ohne zu sagen. Ja, naja. Aber ich glaube, das Beste, um Herzensbildung auch zu erreichen. Also für mich ist, finde ich, dann denke ich auch Musik. Musik? Ja, wie immer Musik. Ja, dass man da so gute Musik hört und dann da kann man dann auch Gefühl, also so herzensbildungsmäßig jede Menge lernen. Du meinst die Texte und alles? Naja, so die Texte, die Atmosphäre, die Stimmung, die. Ja, übrigens hier das Lied Foxy, ne? Ja. Das war mal mein Lieblingslied und hat mich total an meinen Ex-Freund erinnert. Welches so denn, Foxy? Hä? Welches denn? Hab ich das gespielt? Was du gerade gespielt hast. Foxy Lady. Ach so, echt? Ja, weil mein Ex-Freund ist totaler Jimi Hendrix-Fan gewesen. Ja. Und dann habe ich das immer gehört und fand das total toll und so. Ja, genau, ist eben auch so, ist auch so ein Herzensbildungssong. Ja, genau. Wie jetzt der folgende. Den kennst du wahrscheinlich nicht, Daniel Johnston. Nee, aber der singt eben auch ein trauriges Lied, Tears, Stupid Tears, Tränen, blöde Tränen. Ja. Und das hört ihr mal an. Ja. Und dann bist du herzensgebildet. Okay. Und dann isst deine Spaghetti und dann vergiss den Penner. Ja, das macht ja auch glücklich. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, Verin. Tschüss. Daniel Johnstons Tears, Stupid Tears für den Steinzahn Schwerin, Daniel Johnston. Oh, ist das traurig, aber schön. Time is a matter of fact, and it's gone and it'll never come back. And mine, it's wasted all the time. stupid tears bring me down. I got lucky by coincidence, but I got my feelings bent and my head looking at the ground. Tears, stupid tears, bring me down. How could you know that's where the wind blows? Out to the wind, that's where my love goes. And it brings me down. Tie my brain into a knot. Those tears, stupid tears, bring me down. I know that I have a friend. He stays with me all day long. He knows, and I walk in his shell. I was born in the body, and right from the start, those tears, stupid tears, been tearing us apart. How could I know that's where the wind blows? Out to the wind, that's where my love goes. And it brings me down. Tie my brain into a knot. Those tears, stupid tears, bring me down. Daniel Johnston, einer der Herzensbildner par excellence, möchte ich sagen. So, machen wir jetzt. Hallo, hallo? Hallo, wer ist denn da? Naja, super. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Ich bin Alice. Wer, Alice? Ja. Hallo, Alice. Ja. Aber Alice, jetzt nicht gleich so kichern. Sonst denkt man sofort, Mädchen sind immer so kicherig. Ja, ich lach halt nur mal gern. Ja, aber du lachst ja nicht, du kicherst ja. Ja. Ja, aber das auch nicht mehr lange, wenn du mir so blöde kommst, könntest du jetzt sagen. Ich bin nicht blöd. Nein, du doch nicht. Ich habe da jetzt an deiner Stelle gesprochen und deine Interessen quasi wahrgenommen. Ach so. Alice! Ja? Herzensbildung. Ja. Wie kommt man denn zur Herzensbildung? Hast du denn da so ein Grundmittel Herzensbildung? Wie man herzensgebildet wird? Da ja. Da hilft ja die Schule nicht weiter. Nee, die Schule nicht. Die Schule nicht? Naja. Ich hätte da schon was, aber da werden jetzt so viele, denke ich mir mal, die Augen verdrehen. Wieso denn? Meinetwegen. Aber lass doch, ist doch egal. Ich würde es jetzt mehr darauf beziehen, wenn man in einer Beziehung ist und man nicht so richtig weiß, was man da machen soll, dass man sich halt dann zusammen oder einzeln jeweils den Film anguckt. Welchen Film? Na, ist egal, irgendein Romantikfilm. Ach so, echt? Ja, und sich dann davon halt ein bisschen was abguckt und die Beziehung so ein bisschen mehr auffrischt. Ach, du meinst das Romantikfilme? Zum Beispiel. Echt? Ja. Aber Romantikfilme sind doch praktisch immer so ausgelogen. Hallo? Ja. Die sind doch immer so ausgelogen, möchte ich mal sagen. Ja, aber man kann sich dann ja selber was ausdenken. Selber was Schönes zurechtlügen. Richtig, naja, was ist. Na, ist doch aber nicht schön, wenn man sich selber was zurecht lügt. Ja, nicht lügen. Aber wenn der Film so verlogen ist. Naja, das sind ja nicht die ganzen Filme. Aber ich meine, guck mal, ein Film dauert 1,5 Stunden und eine vernünftige Beziehung sollte doch ein bisschen länger dauern. Ja, schon. Also insofern kommt ihr doch zeitmäßig schon nicht hin. Ich meine jetzt so zum Beispiel in einem Film ist ein romantisches Essen. Film? Halt. In einem Film ist ein romantisches Essen und dann könnte man hinterher auch romantisch essen gehen, meinst du? Nein, das selber zu Hause machen für den Partner. Mit Kerzenschein. Und das alles drum und dran. Achso, eine Kerze hilft dann, so romantikmäßig hilft das echt volle Pulle saumäßig weiter. Ja. Aber hast du denn gerade eine Beziehung? Ja. Und ist die jetzt gut oder ist sie gerade langweilig, dass man mal wieder in die Videothek gehen müsste? Nein, die ist sehr gut. Die ist sehr gut. Ja. Praktisch aber auch ohne Videothek. Ja. Na, das ist ja toll. Aber dann gibst du ja jetzt einen Rat, den du selber nicht brauchst oder hat es denn schon mal bei dir funktioniert? Ja, ich habe mir davon schon so mal ein bisschen was abgeguckt. Bei den Filmen? Ja. Und damit hast du jetzt den Dieter auch überzeugen können? Ja. Echt? Na? Hat funktioniert? Na sicher. Für wie lange denn? Wie lange war denn eure Beziehung, als sie dann langweilig wurde und dann quasi der erste Film eingelegt werden musste? Naja, so nach einem halben, dreiviertel Jahr. Nach einem halben, dreiviertel Jahr? Na, da hatten wir dann schon alles von sich erfahren. Ja. Und da muss dann halt mal wieder was Neues ran, ne? Und zwar einen Film. Na, zum Beispiel. Ah ja, und hat dann auch geholfen? Dann hast du den Film geguckt und du hast dann die Kerzen angemacht. Zum Beispiel. Nein, nicht halt. Zum Beispiel, ja oder nein? Ja, na sicher. Ach so, und funktionierte auch? Na klar. Eine sehr lange, schöne Nacht. Ja? Na. Super. Ach, mit Kerzen? Mit so Teelichter oder richtig Kerzen? Nein, überall waren Teelichter. Teelichter? In der ganzen Wohnung. Das ist ja nicht schlecht. Gibt's ja bei Ikea, gibt's ja für 2,99 hat man 50 Teelichter, oder? Ach, mehr. Noch mehr? Ah, über 200 gibt's da schon. Boah, echt? Ja, sicher. Mein lieber Scholli, na, da ist ja die Beziehung wieder für ein Dreivierteljahr gerettet, oder? Ja, sicher. Nicht schlecht. Ah ja, das hat dir geholfen. Gibt's noch so andere Herzensbildungsmöglichkeiten, von denen du jetzt den anderen Zuhörern quasi berichten wolltest? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass man den Partner halt ab und an immer mal ein bisschen mehr überraschen könnte mit solchen lieben Sachen. Ja. Und dass aber Blumen kann man ja jetzt nicht schenken. Also Blumen kriegt man ja geschenkt als Frau, oder? Oder schenkst du lieber? Hast du ihm schon mal Blumen geschenkt? Nee, das ist blöde, Geburtstag, wa? Ja. Zum Geburtstag, ja. Aber sonst so nicht, dass du jetzt nach Hause kommst und Schatz, gucken, was ich hier habe. Ein Strauß frischer Narzissen. Nein, nee. Aber... Sind keine Narzissen, sind Nazis. Wie kommen die denn hierher? Dafür hat er andere Sachen schon bekommen. Ah gut, Taschentücher. Nein. Naja, gut, nein, ich will jetzt nicht weiterfragen. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Okay, tschüss, schönen Abend noch. Ja. So, was machen wir jetzt? Achso. Fluchtweg hat nach endlosen Jahren wieder mal eine neue Platte gemacht. Da hören wir jetzt mal. Achso, wo ist die denn? Bin ich hier richtig? Nee, wo ist sie denn? Hier. Da hören wir jetzt mal kurz rein, würde ich sagen. Vielleicht gleich praktischerweise entweder den ersten Song oder aber vielleicht der andere, den finde ich irgendwie. Danke klingt doch auch nicht schlecht, oder? Danke, Dank, Dank, Dank ist ein Song, den kann man hören. Fluchtweg, Dank. Wie heißt die CD? Naja, Fluchtweg. Hier, Corporate Identity, neue CD vom Fluchtweg. Und der Song jetzt, Mann, Kinder, nichts braucht die Welt mehr. Nee, Dank! wenn ich dich in die Arme schließe, krieg das nicht geklaut. Ich schmeck dich, riech dich, fühl dich, Blütenlippen, Haut, Haut. Es ist, als wär ein Tier in mir, das tobt und heult und schreit. Aber hätte es Verstand, es wäre stumm vor Dankbarkeit. Wem, warum, wofür? Ich find nicht die geringste Spur. Vater, Mutter, Eisprung oder Proteinstruktur. Ich bin kein Esoterik-Freak und auch kein guter Christ. Vielleicht ist es ja nichts weiter, als dass du einfach bist, dass du da bist, dass du nah bist, dass du so, dass du nah bist, dass du bist. Schlechter gehen, es könnte sehr viel schlechter laufen, dass wir hetzen, uns verletzen oder saufen, saufen, saufen, dass wir blind um diese Erde ziehen, auf getrennten Umlaufbahnen, dass ich im kahlen Zimmer friere, ohne es zu ahnen, dass du da bist. Dass du nah bist, dass du so, dass du nah bist, dass du dass du da bist, dass du nah bist, dass du so und dass du da bist, dass du bist, dass du da bist, dass du nah bist, dass du so und dass du nah bist, dass du bist, dass du bist. Wendy Mich, Fluchtweg, Corporate Identity, die neue CD. Sag mal, was ist eigentlich im Internet los? Hä? Wo sind die frischen Gedanken, die neue Musik und die besten Schreiber? Einer kann's dir sagen, Johnny Häusler auf Trackback, hier bei Fritz. Und ich bin auch dabei, Toni Mahoney aus dem Friedrichshain. Union. Trackback. Trackback, die Show mit Spreeblick. Aus der weiten, wunderlichen Welt der Blogs, Podcasts und kostenlosen Downloads. Mehr Infos fritz.de. Trackback. Trackback. Immer samstags ab 18 Uhr. Vom www ins RADIO. Fritz. Und das hört man. 23.37 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Der vorübergehend freigelassene Sexualstraftäter aus Brandenburg. Herr, muss ich lachen? Was gibt's da zu lachen? Ich hier so maschinengewehrmäßig. Ist echt einer der lustigsten Namen hier überhaupt. Grisha Sedelke, da kannst du dich immer hinlegen, wenn du den hörst, da hast. Ja, der passiert mir ja häufiger. Ah, ja. Da müsste ich den ganzen Tag lachen. Nee. Ich meine, so diese maschinengewehrartige. Grisha Sedelke. Ja, genau. Dieses, ja, das ist Präzision, mein Lieber. Das ist Professionalität. Dieser Kalaschnikow-Akzent, den ich da raushöre. Aber wollen wir mal im Interesse des Gebührenzahlers die Nachrichten hier im vollen Umfang professionell abliefern? Ach, der Gebührenzahler hat doch kein Interesse an Nachrichten. Nee? Nee, Menscheln. Ach, kick an, die verstehen sie beide, die necken sich. Was sich neckt, das liebt sich. Ja, komm. Ey, was sehe ich da? Ein verliebtes Radiopaar, so die Dann Scheiße. Können wir jetzt aber aus dem mach mal Nachrichten. So, lieber Gebührenzahler, Nachrichten. Der vorübergehende freigelassene Sexualstraftäter aus Brandenburg an der Havel bleibt in der geschlossenen Psychiatrie. Das Amtsgericht folgte heute einem entsprechenden Antrag der Stadt. Der Aufenthalt ist zunächst bis Ende März befristet. Bis dahin soll ein neues psychiatrisches Gutachten klären, ob der Mann dauerhaft dort bleibt. US-Verteidigungsminister Gates hält einen Beginn des Truppenabzugs aus dem Irak noch in diesem Jahr für möglich. Voraussetzung sei dafür aber, dass die neue Strategie zur Eindämmung der Gewalt in Bagdad erfolgt habe, sagte Gates im Senat. Zuletzt hatte Präsident Bush den Einsatz von 21.500 zusätzlichen Soldaten angeordnet. Es wäre unverantwortlich, jetzt schon über Alternativen nachzudenken, so Gates. Vertreter von 57 Staaten haben erstmals eine UN-Konvention gegen Verschleppung unterzeichnet. Das Abkommen erklärt es als Verbrechen, wenn Regierungen Bürger entführen oder gefangen nehmen, ohne dass Auskunft über ihr Schicksal gegeben wird. Auch das Betreiben von Geheimgefängnissen wird den Vertragsstaaten verboten. Die USA gehören nicht zu den Unterzeichnern. Die Konvention tritt in Kraft, sobald sie von mindestens 20 Parlamenten ratifiziert wurde. Die EU ergreift wegen Vogelgrippefällen in England und Ungarns erste Maßnahmen. In den Risikogebieten wurde für Geflügel eine Stallpflicht erlassen. Außerdem riefen die Veterinäre den Mitgliedsländern, ihre Vorsorgemaßnahmen zu überprüfen. Eine generelle Impfpflicht oder Exportverbote für britisches Geflügel hält die EU für nicht gerechtfertigt. Wetter. Wetter, die Nacht soll überwiegend trocken bleiben, dabei sinken die Temperaturen auf -2 bis -5. Am Tag ist es teils heiter, teils wolkig und meist trocken, das Ganze bei etwa 4 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, A10 östlicher Berliner Ring, Schwaneberg Richtung Spreeau, zwischen Berlin-Hohenschönhausen und der Raststätte Seeberg ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Dann nochmal die Meldung von der A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Frankfurt-Oder West und dem Grenzübergang Frankfurt-Oder ist die Lkw-Spur blockiert, dort gibt's Stau. Fahrt bitte vorsichtig an das Stauende heran und nochmal der Hinweis, durch überfriedene Nässe kann es stellenweise sehr glatt auf den Straßen sein. Fahrt also vorsichtig und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. Als zweites hören Sie das Signal für Feueralarm. In Abständen von 5 Sekunden ertönen 3 Dauertöne von je 15 Sekunden. Dauer des Signals 1 Minute. Wenn nach dem Ertönen des Signals ein Brandherd in unmittelbarer Nähe festgestellt wird, sind, soweit es möglich ist, in Gefahr befindliche Menschen und Tiere zu retten, Sachen zu schützen und zu bergen. Bei der Brandbekämpfung ist Hilfe zu leisten. Weisungen befugter bzw. beauftragter Personen sind dabei zu befolgen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, Thema heute. Meine Frage an euch ist Herzensbildung. Das ist aber keine Frage. Vielleicht können Sie das mal richtig als Dreiwortsatz, Subjekt, Objekt, Prädikat, mit hinten Fragezeichen und die gehobenen Stimmenbewegungen. Ja, was kann man zur eigenen Herzensbildung tun? Was tut ihr, wenn ihr das Gefühl habt, herzensblöde zu sein? Um diesen Missstand, der als solcher erstmal erkannt sein will, abzuhelfen. Wer Herzensbildner, Herzensbildungserfahren ist, hätte die Gelegenheit, insbesondere Anruferinnen weiblichen Geschlechtes hier anzurufen. Warten Sie, ich rufe die Weibtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Dings erwarte. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Ja, die Hoffnung kannst du dir abschminken, Kuttner. So, hallo, wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Oh, weiblich. Ja. Hallo, wer bist denn du? Nee, Tanja. Tanja. Hallo, ja. Tanja. Hallo. So, bist du auch so ferienmäßig, Tanja? Genau. wie alt bist du denn? Ich bin 16. 16, ist doch genau mein Alter. Also nicht mein Alter, aber mein Alter. Wie, mein Alter? Na, mein Alter ist 16. Du bist 16? Nee, mein Alter. Na, ist, wobei, das klingt jetzt, wenn dein Alter 16 ist, wie alt bist du dann? Achte. Das Alter, wo ich mich auskenne. Mit Anrufern. Also praktisch jetzt so total Kerngruppe, Zielgruppe, Kernalter. Ach so. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn dich das überhaupt interessiert, was ich meine. Nö, interessiert mich eigentlich nicht. Erzähl mal. Ich habe nämlich folgendes Problem. Welches hast du denn? Ich wollte eigentlich was zur Bildung sagen. Ach so, zur Herzensbildung aber auch. Nee, zur normalen Bildung. Zur normalen Bildung. Ach na, da ist ja schon Hopf und Malz verloren, oder? Wie? Na, da wird man doch ganz traurig. PISA-Studie. Bildung, ja. Bildung. Woher hat Homer Simpson seinen Vornamen? Von seiner Mami? Der hieß doch eigentlich ganz anders, ja, oder? Ja. Wie heißt die Frau von Herrn Müller? Frau Müller. Ach echt? Ja, super. Genau. Oh mein Gott. Ja, naja, okay. Na Bildung. Ja. Ach, du wolltest aber über Bildung reden. Genau. Na, das interessiert mich jetzt aber doch. Also, ich finde, das Fernsehen ist eine sehr gute Bildung für uns. Echt? Ja. Ich finde, Fernsehen ist eine Verdummungsinstitution. Also, für mich nicht. Bist du sicher? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Aber jetzt überleg doch manchmal, wenn du vor den Fernseher gehst. Und dann guckst du jetzt, sagen wir mal, 3 Stunden durch. Hast du nicht auch das, mir jetzt oft so, hinterher das Gefühl, dass du hinterher doofer bist, als du vorher warst? Nee. Ehrlich nicht? Ja. Guckst du immer Arte, Dreisat, ZDF Theaterkanal und N24? Nee. Doch, N24. Ja, ja, N24. Wirklich? Warum, wenn die dann irgendwie die größten Flugzeugträger der Welt vorstellen, oder was? Ich finde das interessant. Was denn? Na, alles Mögliche. Ich finde, Kosmos, oder wie er auch mal heißt, das ist auch interessant. Kosmos? Genau. Ja. Kosmos. Und was hast du jetzt gelernt, letzte Mal? Also, ich wollte eigentlich dazu sagen, wegen zum Beispiel RTL. Ich habe jetzt ein Präsentationsprüfungsthema über die globale Erderwärmung. Und da haben die bei RTL ganz vieles Interessantes gezeigt. Da brauche ich es einfach nur aufzunehmen. Und im Internet habe ich ganz lange gesucht und habe nie was Genaues gefunden, sondern alles so kompliziert und so. Aber nehmen wir mal an, die Lage ist kompliziert. Wie? Na, nehmen wir mal an, die Lage ist kompliziert. Ja. Und Fernsehen macht das immer alles einfach. Ja. Aber die Lage ist nicht einfach, die Lage ist kompliziert. Ja, aber so kriegt man es einfach. Dann stimmt doch aber Fernsehen nicht. Wenn Fernsehen einfach ist und die Lage kompliziert ist, dann stimmt doch was nicht. Ich komme gerade nicht mit. Weil du zu viel Fernsehen guckst. Nee. Nein, aber überleg doch mal. Nehmen wir mal an, es gibt so Sachen, die sind richtig kompliziert. Mhm. Also nehmen wir an, die sind richtig kompliziert. Da kann man nichts dran machen. Die sind eben einfach kompliziert. Mhm. Wenn man die jetzt begreifen oder erklären will, ja, dann ist das Begreifen und Erklären natürlich auch kompliziert. Ja. Weil die Sache ist ja kompliziert. Ja. Aber wenn jetzt die Erklärung oder das Begreifen einfach wird, dann hat man es vielleicht glaubt, die Erklärung zu haben oder man glaubt, etwas begriffen zu haben. Aber hat man ja nicht. Warum? Na, weil das, was man begreifen müsste, kompliziert ist. Ja, aber und wenn man es nur einfach hat, begreift... Aber wenn man es vereinfacht hat, zum Beispiel die im Fernsehen... Dann ist es falsch, dann ist es falsch, dann ist es falsch. Warum falsch? Na, weil es kompliziert ist und nicht einfach. Und ja, wenn es dann aber einfach gemacht wird, dann ist es falsch. Das ist wie, wenn man jetzt irgendwie sagt, ach, weg ist er. Da, ich glaube, das war unter Umständen ein bisschen zu kompliziert, was wir hier gemacht haben. Hallo, wer bist denn du? Jo, hallo, hier ist der Hermann. So, hast du denn jetzt eben zugehört? Jo. Nee. Ich rufe nur an, um selber anzurufen. Ich höre da nicht zu. Hallo? Ja, ich bin aber da. Hermann! Ja. Hermann? Hermann. Hermann de German. Hermann! So, du wolltest jetzt über Herzensbildung reden. Genauestens. Würdest du dich denn für einen, sagen wir mal, herzensgebildeten Menschen halten? Einer, der sagt, dem nichts Menschliches fremd ist? Ja, eher durchschnittsherzenmäßig gebildet. Eher durchschnittsherzensmäßig. Jo. Ach, warum so bescheiden? Finde ich aber ganz gut. Ist, glaube ich, der irgendwie reellere Ansatz eigentlich. Naja, wie gesagt, realistisch, ne? Ja. Wie alt bist du denn, Hermann? Leider auch 16, wie alle anderen. Ach, nicht leider. Mann, wenn mir was am Herzen liegt, dann sind es die 16-Jährigen. Na, da muss sich doch einer drum kümmern, dass sie mal 17 werden. Stimmt. Und dass sie auch begreifen, dass komplizierte Situationen, dass man die nicht einfach begreifen kann. Sondern dass sie eben kompliziert sind. Genau, wie 17 werden. Hab ich denn da Unrecht gehabt eben? Jetzt habe ich den Namen vergessen, gesagt habe. Naja, ist schon okay, ja. Ist okay. Ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert wahrscheinlich. Genau. Hermann! Aber wo hast du denn mal so herzensbildungmäßig am meisten gelernt? Bei Gesprächen mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Probleme hatten. Ach echt? Wo du Probleme hattest und die dir geholfen haben oder wo die Probleme hatten und du zugehört hast oder wo die Probleme hatten und du zugehört hast und denen geholfen hast? Und alles. Alles? Alles. Wann hast du das letzte Mal so richtig einen guten Rat gegeben, der sich auch bewährt hat, der funktioniert hat, wo du jemandem wirklich aus der Patsche geholfen hast? Kannst du dich da erinnern? Gibt es so eine Situation? Ja, doch. Ja? Mein Bruder. Dein Bruder? Genau. Worum ging's denn da? Ist der kleiner oder ist er größer? Er ist größer. Und worum ging's da? Das klingt ja interessant. Wie er sich mit seiner Freundin zu verhalten hat, weil er nicht mehr wusste, ob die noch was von ihm will. Und wie alt ist er denn? Und was hast du ihm da gesagt? Der ist 24. Und ich habe ihm gesagt, dass halt, wenn jetzt 3 Wochen lang nichts passiert, in der Richtung, dass die sich irgendwie mal anstrengt oder so, dann soll er es lassen. Und? Hat er es gelassen, oder? Und dann hat er es gelassen. Ach echt? Hat er 3 Wochen abgewartet? Hat er auf den Rat seines kleinen Bruders gehört? 3 Wochen abgewartet und dann gelassen? Ja. Mein lieber Scholli. Und jetzt ist es aus. So sieht's aus, ja. Und jetzt hat er ja keine Freundin mehr. Nö. Na, das hast du ja fein hingekriegt. Nee, dann muss er auch mal wieder seinen Junggesellenleben genießen. Ach so, ja? Geht's ihm aber besser jetzt? Ja, na klar. Bist du dir sicher oder redest du dir die Welt nur schön? Nee. Sondern du meinst, geht ihm wirklich besser? Ja, zumindest. Und wann, in welcher Beziehung hat dir denn mal jemand helfen können? Also so in Herzensbildungsangelegenheiten? Lange nicht mehr. Also, lange nicht mehr? Keine Ahnung. Nicht können, weil die alle so hilflos dann sind, wenn du Probleme hast oder weil du lange Zeit keine Probleme hattest? Ich habe eigentlich versucht, meine Probleme selber zu lösen. Und funktioniert auch? Naja. Welche sind denn jetzt, sagen wir mal, die ungelösten Probleme, die noch vor dir stehen? schwangere Freundin. Eine schwangere Freundin? Genau. Da ist ja mit Reden nicht viel zu machen, wa? Nee, weil ist ja nur schwanger, ne? Ja, genau. Eieiei. Und? Aber Reden ist ja dann trotzdem ganz gut, oder? Was sagt denn dein älterer Bruder dazu? Ja, ne, das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, ob das Kind von mir ist. Das lässt sich ja rauskriegen. Genau. Aber wenn es jetzt von dir wäre, was würde das für dich bedeuten? Das ist mir auf jeden Fall ganz schön im Stress. Also ich weiß es halt noch nie, was das für mich bedeutet. Fändest du es besser, wenn es von dir wäre, oder fändest du es schlechter, wenn es von dir wäre? Also mir würde es eigentlich im ersten Sinne nie passen, wenn das jetzt von mir wäre. Würde dir nicht so richtig passen? Genau. Ey, wobei, ich meine, dann wärst du wie total ein junger Vater, oder? Das wäre natürlich auf der einen Seite gut. Wenn er 16 ist, dann bist du 32, ist doch auch nicht schlecht. Dann kannst du noch voll Handstand machen und total auf die Kacke hauen und ihr könnt zusammen zu Konzerten gehen. Jo. Wie alt ist denn dein Vater? Der ist ja noch nicht 16. Wie alt ist dein Vater? 44 oder so. 44. Ja, mit dem hast du doch ja nicht mehr gemein. Mit dem kannst du dich doch nicht unterhalten, so ein alter Sack, oder? Mein Vater ist noch cool. Mein Mutter ist eher schwierig. Ach so, dein Vater ist cool, ja? Gut. Naja, aber dann wärst du ja noch cooler, wenn du jetzt noch 12 Jahre jünger wärst, jetzt gewissermaßen relativ gesehen. Deinem Sohn gegenüber, deinem Kind gegenüber. Jo. Also insofern wird ja, vielleicht Louis auch nicht so schlecht. Hast du denn noch eine Beziehung zu der Frau, zu dem Mädchen? Ja, so. Aber jetzt nicht so eine besonders enge? Nee. Ach, warum denn nicht? Treffen. Wie? So ihr geregeltes Treffen. Geregelte Treffen? Jo. Aber jetzt so Liebe ist da nicht mehr im Spiel? Nee. Ach, das ist aus irgendeinem Grund seit 2 Monaten oder so vorbei. Seit 2 Monaten vorbei? Ist schon Februar, seit 3 Monaten. Ei. Oh. Und was sagt sie denn so dazu? Aber kommst du da gut aus mit ihr? Ja, naja, es geht schon. Also, gezwungenermaßen muss man ja manchmal sich reden, treffen. Ja. Nur gezwungenermaßen oder geht's so, dass man sagt, geht so? Ja, gezwungenermaßen. Also ist nicht so, dass du die jetzt dann doch irgendwie auch ganz gerne siehst, auch wenn die Liebe jetzt vorbei ist oder so? Nee. Und warum nicht? Ist die irgendwie auf Nerv, keine Ahnung. Sie dich nervt? Ja. Und du sie? Das ist mega. Oh, nee. Das spricht jetzt aber gerade nicht gerade von Herzensbildung. Das ist mir egal. Ja, ich meine, die hat doch wahrscheinlich noch mehr Stress, wenn sie ist schwanger, oder? Du bist ja bloß so Zugkicker. Genau. Mann, aber das muss man dann vielleicht doch versuchen, irgendwie zu verstehen, dass es eine etwas kompliziertere Situation ist, wo man dann gerne jemanden kennen würde, der über Herzensbildung verfügt. Genau. Kannst du ja mit deinem großen Bruder darüber reden? Ja, na klar. Und? Man kann halt nur aus vielen Meinungen seiner herausfiltern, ne? Eieiei. Und was machst du da jetzt? Lesen? Viel lesen? Ja, wahrscheinlich eher nicht so, oder? Nee. Ach, na. Dann würde ich sagen, dann hör wenigstens traurige Musik, dass du ein bisschen was von der Welt begreifst. Okay? Okay, ich glaube, lustige Musik hilft doch. Na, traurige Musik ist aber besser. Vielen Dank für deinen Anruf. Gern geschehen. Tschüss. Ciao. PJ Harvey, oh my lover. Na, wissen wir nicht, ob die jetzt schwanger ist. PJ Harvey aus den John Peel Sessions. Oh my lover. Herzensbild. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Fanny van Dannen hören wäre auch ein Beitrag zur Herzensbildung. Hören wir dann als nächste Musik Obernhafen. Hallo, wer ist denn da? Tag, hier ist Alex. Tag, Alex. Lass mich raten. 16. Hallo. Ja, ja, nicht schlecht, oder? Genau. Alex, Alex, Alex. Jo. Herzensbildung. Ich weiß, ist ein schwieriges Thema. Nur es geht. Aber wer damit was zu sagen hat, kann hier anrufen. Wollte ich jetzt nur noch mal den anderen die Gelegenheit geben. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Was heißt denn es geht? Da scheinst du mir doch recht sicher zu sein. Dass du über, dass du weißt, was Herzensbildung ist und dass du über dieselbe verfügst. Ja, also es ist halt Bildung, glaube ich. Bildung? Ja. Nee, aber eben nicht. Bildung ist ja eigentlich so Kopfgeschichte, oder? Dass man weiß, 333 bei Issos Keilerei oder Pi ist 3,14159 oder irgendwie so. Das wäre jetzt gewissermaßen Bildung. Oder? Eigentlich schon, ja. Oder sagen wir mal, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ah ja, Goethe Faust. So, das wäre Bildung. Aber Herzensbildung ist doch, dass man sieht, dass der andere gerade nicht lächelt, sondern das Gesicht verzieht, dass es aussehen soll wie ein Lächeln, dass er dahinter aber traurig ist. Das ist Herzensbildung. Da hilft einem ja dann, das ewig Weibliche zieht uns hinan nicht weiter. Verstehst du? Halb. Kennst du doch auch. Du bist traurig und gehst jetzt irgendwie raus und willst aber nicht, dass andere sehen, dass du traurig bist. Und dann setzt du so ein Grinsen auf. Ja. Und dann gehen die Mundwinkel hoch, aber die Augen lachen nicht oder die Augen lächeln nicht. Ja. Und Herzensbildung hätte jetzt jemand, der sieht, dass du gar nicht lächelst, sondern dass du nur so tust, als ob du lächelst. Also der durchschaut mich, sozusagen. Na, nicht durchschauen, ist ja nicht so, dass du jetzt wirklich, also so bösartig was verbirgst, sondern der sieht einfach, dass da was nicht stimmt. Und dass du vielleicht, was du selber ja nicht weißt, möglicherweise ja nur darüber reden wolltest. Trotzdem, du, wenn man dich fragen würdest, willst du darüber reden, ja nicht darüber reden willst. Genau. Aber wie kommt man dahin, dass man sowas sieht, dass man sowas weiß? Trainieren. Durch soziale Kontakte halt. Trainieren ist ja nicht wie Muskel, ist ja nicht wie Liegestütze. Was kann man trotzdem trainieren? Wie denn? Womit denn? Ja, mit anderen reden, wie der andere schon gesagt hat. Romantische Filme lesen, tolle Musik hören. Ja, nee. Was? Nee? Nee, das glaube ich nicht. Eher mit Leuten reden, also kommunizieren. Also ich würde immer sagen, tolle Musik hören. Aber nicht nur. Na, nicht nur. Also ich meine jetzt nicht nur fetze Musik, jetzt nicht so Bretter, messermäßig, sondern so. So, also Musik zum Beispiel wie die hier. Die hört man ja jetzt normalerweise nicht, aber. Oh, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Da denkt man doch, was meint denn der damit, oder? Ja. Und wenn man es jetzt 20 Mal gehört hat, dann hat man es vielleicht kapiert. Vielleicht kann man es immer noch nicht erklären, aber fremd bin ich eingezogen. Irgendwo kommt jemand fremd hin. Fremd zieht da wieder aus. Fremd geht da wieder weg. Und der Mai war ihm gewogen. Komisch. Verstehst du? Hm? Das wäre jetzt gewissermaßen eine Herzensbildung. Ja. Tja. Tja. Wärst du denn gerne herzensgebildet? In manchen Situationen ja. Aber in welchen denn nicht? Wenn man selbst schlecht gelaunt ist. Also wenn man selbst nicht so gut drauf ist und. Aber dann hilft es einem ja vielleicht doch, wenn man weiß, dass man nicht gut drauf ist und dass es vielleicht normal ist, dass man nicht gut drauf ist. Es gibt ja, glaube ich, immer ein Grundgefühl, dass man denkt, gut drauf sein wäre jetzt der Normalzustand. Man muss gut drauf sein. Und wenn man nicht gut drauf ist, dann denkt man, da stimmt irgendwas nicht. Da müsste was anderes sein. Aber vielleicht ist nicht gut drauf sein eben auch einfach so. Hm. Glaubst du, dass du immer gut drauf sein könntest? Nö. Oder würdest du immer gut drauf sein wollen? Nee. Ich schon, aber eigentlich auch nicht. Aber warum würdest du nicht immer gut drauf sein wollen? Ja, es wäre doof, irgendwie. Warum? Warum wäre das jetzt doof? You know. Ja, sag du doch mal. Aber du musst doch vielleicht Verdacht haben, warum es doof wäre. Das geht ja gar nicht. Das ist, ich finde immer, das ist mit den, die fühlen wie mit dem Wetter. Oder, ja, also doch, ja, mit dem Wetter oder mit dem Klima. Dass man denkt, November ist eigentlich scheiße. Aber wenn November nicht wäre, dann wüsste man nicht, wie toll Sommer ist, oder? Ja. Wenn immer so Sommer ist, nervt ja auch. Aber wenn sich so, und jetzt wird's wieder kälter und die Tage werden wieder kürzer, dann freut man sich darauf, dass die Tage länger werden. Und dann braucht man eben scheiße November mit kaltem Wind, der einem um die Ohren pfeift und na blöder, nasser Regen, der einem ins Gesicht peitscht, um sich dann zu freuen, wann ist bald wieder Frühling, und wenn Frühling ist, dann kann man sich freuen wie Sau. Ja. Und so ist es mit dem Blut drauf sein und mit dem Scheiße drauf sein, oder? Ja, irgendwie schon, ja. Wer noch nie besoffen war, weiß nicht, wie das ist, nüchtern zu sein. Und wer noch nie traurig war, weiß nicht, wie das ist, glücklich zu sein. Ja. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Oder? Genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Wobei, jetzt hast du, aber jetzt hab ich die ganze Zeit geredet. Wolltest du nicht vielleicht noch was sagen? Ich könnte erklären, was, wer wo mehr war. Na, das ist doch was. Dann erklär mal, wer. Aber wusstest du vorher? Nee. Das ist irgendwo mal hängen geblieben. Aber Homer Simpson kanntest du? Den kenne ich auch. Den kennst du. Der ist so dufte. Der ist dufte. Aber der andere ist auch nicht schlecht. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Na, dann erklär mal, wer Homer war. Wenn es den wirklich gegeben hätte, dann wäre es der älteste Dichter des Abendlands. Also so ist also der Welt, in der wir leben, ja, genau. Und der soll irgendwie die Odyssee verfasst haben, also. Genau, und die Ilias. Genau, vom Trojanischen Krieg. Genau. Genau. Das erste Buch der Weltgeschichte, gleich ein Kriegsroman. Nicht schlecht, oder? Gleich ein Killerspiel. Kinderspiel. Fängt an mit Kinderspiel, hört auf mit Kinderspiel. Genau. Von Homer zu Doom, oder wie heißen die jetzt so, die Ego-Shooter? Keine Ahnung. Da musst du einen anderen fragen. Super. Du bist auf dem Weg zur Herzensbildung, oder? Fremd bist du eingezogen, fremd ziehst du wieder aus. Ich danke dir für deinen Anruf. Gut. Tschüss. Tschüss. So, jetzt Fanny van Dannen, Urbanhafen. Ein trauriges Lied, das man, wenn man es gehört hat, als Klügerer gewissermaßen verlässt, als man in es eingetreten ist. Fanny van Dannen, Urbanhafen. Und dann geht's weiter hier. Wenn im Obernhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Sie machen Liebe oder Blödsinn oder sie spielen noch Schach. Wenn im Obernhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Und ein Flugzeug mit vier Lichtern fliegt durch die schwarze Nacht. Ein Licht ist für die Lieben, auf die ist immer Verlass. Sie denken an Renten und Bausparverträge und die Arbeit macht ihnen Spaß. Sie heiraten sich, kriegen Kinder und die Kinder werden wie sie. Ein Licht ist für die Lieben und für die Harmonie. Wenn im Obernhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Sie machen Liebe oder Blödsinn oder sie spielen noch Schach. Wenn im Urbanhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. und ein Flugzeug mit vier Lichtern fliegt durch die schwarze Nacht. Ein Licht ist für die Bösen, auf die ist immer Verlass. Sie gründen extreme Parteien, sind für Rassen- und Klassenhass. Sie heiraten sich, kriegen Kinder und die Kinder werden wie sie. Ein Licht ist für die Bösen und für die Demokratie. Wenn im Urbanhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Sie machen Liebe oder Blödsinn oder sie spielen noch Schach. Wenn im Urbanhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Und ein Flugzeug mit vier Lichtern fliegt durch die schwarze Nacht. Ein Licht ist für die dazwischen, mal böse und manchmal lieb. Für die nette Perverse von nebenan und für den Ladendieb. Sie heiraten sich, kriegen Kinder und die Kinder werden wie sie. Ein Licht ist für die dazwischen und für die Fantasie. Und das vierte ist für all die anderen, die es ja auch noch gibt. Auch hier wieder viele Verbrecher und nur wenige verliebt. Wenn im Obernhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Sie machen Liebe oder Blödsinn oder sie spielen noch Schach. Wenn im Obernhafen die Schwäne schlafen, sind viele Menschen noch wach. Und ein Flugzeug mit vier Lichtern fliegt durch die schwarze Nacht. Fanny van Dannen war das. So, wir reden, das ist wahrscheinlich auch einer der herzensgebildetsten Menschen, die es überhaupt gibt oder die zumindest ich kenne, Fanny van Dannen. Wer ihn noch nicht kennt oder nichts von ihm hat, sollte einfach in den Laden gehen, sich irgendeine CD kaufen. Man kann da nichts falsch machen. Wir reden jetzt hier mal noch so ein bisschen über Herzensbildung. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo, hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Der Sebastian. Der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallöchen. Auch 16 und ferienmäßig unterwegs? Nee, ein bisschen älter, oder? Ferienmäßig nicht, ja, 26. Ja, Sebastian. Ich meine, Herzensbildung ist ja tendenziell eher ein etwas älterer Begriff, oder? Der so Veilchenduft verströmt eigentlich. Veilchenduft. Und nach Heiratsanzeige klingt. Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Wieso? Suchst du gerade jemanden? Nee. Aber wieso bin ich bei dir an der richtigen Adresse, wenn es um Heiratsanzeigen geht? Heiratsanzeigen? Ja, Heiratsanzeigen. Nee, Heiratsanzeigen interessieren mich ja erst recht nicht. Da ist ja, steht doch immer drin, Nichtraucher mit Hochschulabschluss und entsprechender Herzensbildung gesucht. Und was hat man davon? Na, weiß ich nicht. Bist du Nichtraucher? Ich bin nicht-Nichtraucher. Du bist nicht-Nichtraucher, hast keinen Hochschulabschluss? Und mit der Herzensbildung sieht's auch scheiße aus, oder? Von daher ist kein Wunder, dass du noch unbeweibt bist. Ich bin was? Unbeweibt. Unbeweibt. Unbeweibt. Ja, oder wieder. Na, siehst du, sage ich dir doch auf den Kopf zu. Wieder unbeweibt. Und zeig dir, sagen, woran es liegt? Na? An meiner Herzensbildung. Genau. Hast du das Gefühl auch? Kann möglich sein, ja. Ah, was können wir denn da jetzt machen auf die Schnelle? Oh, keine Ahnung, muss ich wohl selber schaffen irgendwie. Ja, aber es wäre natürlich irgendwie ganz schön, wenn ich jetzt hier bloß meinen Schraubenschlüssel ansetzen würde, oder? Ja. Und du als herzensgebildeterer Mensch das Gespräch hier verlassen würdest. Das wäre natürlich schön, ne? Ja, aber wie machen wir das denn? Ja, keine Ahnung. Vielleicht stellen wir einfach nochmal jemanden dazu, der dir einen Ratschlag geben kann. Hallo, wer bist denn du? Ja, einen wunderschönen Abend. Lars hier, hi. Wer? Hallöchen. Lars. Lars, ja. Hallo, genau. Lars gegen Sebastian. Lars, du bist ja jetzt auch keine 16 mehr. Nein, aber ich dachte, ich fühle mich als Zielgruppe angesprochen, weil du von zumindest mal Nichtrauchern sprachst, was ja mal ganz nett ist in der momentanen Situation. Aber Sebastian ist auch ein Raucher. Ich sag, ja, so wie ich nicht Raucher. Aber Sebastian ist Raucher. Ja, also ist Lars in der einen Kontrapunkt. Lars, du bist nicht Raucher? Ja, ja. Spitze. Ja, ich könnte jetzt fast sogar noch mit einem Abitur glänzen. Aber nur fast, oder? Aber ja, zum Glück ein Brandenburgisches. Nee, nicht rauchen also kann ich besser als Abitur machen. Ja. Wie alt bist du denn, Lars? Ich könnte dir jetzt fragen, was du schätzt. Na, ich würde sagen 17. Mit 17 bist du schon fast richtig, aber nein. 17, ja, blondes Haar. Du hast Abitur gemacht. Naja. Na, dann bist du aber schon 21. Na, da kommen wir den ganzen schon ein bisschen näher. Sehr schön. Wie alt denn nun? Ehrlich gesagt 29. 29? Ja. Du hörst dich aber derart grün hinter den Ohren an. Verdammt. Ja, das also, liegt aber nicht an mir. Jürgen, ich würde im Moment nicht so richtig um mich schießen, wenn ich selber im Glashaus sitzen würde. Ja, wieso denn? Hör ich mich grün an oder hörst du dich grün hinter den Ohren an? Also oder ist ja ehrlich gesagt in beiden Fällen erfüllt. Es sei denn, du nimmst ein exklusives Oder. Dann nehme ich ein exklusives Oder. Informatiker. Ja, sehr gut. Meine Güte, eine Schlussfolgerung. Mein lieber Scholli, oder? Also, aber definitiv jemand, der sicher irgendwie einen Computer nochmal so Not starten kann, aber Herzensbildung, da mangelt es dann doch daran. Fremdbin. Oder könntest du jetzt mit mir zusammen singen? Busiek da, budiek sonze, busiek da, budiek mama. Ja, aber das war jetzt irgendwie nicht der Lars. Genau, genau. Ja, merke ich schon. So, ja. Was machen wir jetzt? Ja. Du kannst das auch nicht mehr. Du rufst jetzt nur an, weil du Nichtraucher bist. Naja, nicht nur. Also Herzensbildung, nee, aber zumindest nicht unbeweibt. Mittlerweile. Und ehrlich gesagt. Mit 29 ist es aber auch kein Wunder, ne? Bitte? Ich sag, mit 29 sollte es auch langsam mal soweit sein. Naja, das kann ja da Phasen geben, in denen das der Fall ist und andere. Also ich will jetzt mal wieder nicht den Jürgen als Wie lange bist du denn schon Nichtraucher? Wie lange hast du schon eine Freundin? Also Nichtraucher. Ehrlich gesagt, durchgängig. Weil die wenigen kurzen Versuche... Und Freundin hast du aber nicht durchgängig, oder? Das ist eine andere Frage. Siehst du, genau der Typ, der sich immer mit seinem Nichtrauchen rausredet. Nichtrauchen kann ich besser als Abitur machen. Nichtrauchen gelingt mir leichter, als eine Freundin zu haben. Und okay, Informatiker hast du denn eine Freundin? Was? Du hast doch eine Freundin. Komm, gib's zu. Er hat eine Tochter, ja, Mann. Muss ich überhaupt nicht zugeben. Du hast keine Freundin? Ich hab nur gesagt, dass ich es nicht zugeben muss. Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Freundin. Wer ist denn hier der Informatiker? Exklusive Dora, mein lieber Freund. Könnt ihr denn jetzt mal was an Informationen rausgeben? Komm, Jürgen, wenn wir schon dabei sind. Nö. Na, Jürgen hat doch eine Tochter. Das wird mir. Jürgen hat also keine Freundin. Aber die ist Windbestäubung. Windbestäubung. Windbestäubung? Windbestäubung. Ja schon, aber mit deinem Rauch von der Zigarette kannst du niemanden etwas irgendwie bestäuben. Das kannst du ja nicht einschätzen. Du kannst ja nicht einschätzen, bist ja Nichtraucher. Da hat er recht. Wo wir gerade dabei sind, ich werde mal eine rauchen. Wie viele Kinder hast denn du? Wer ist du? Du! Lars. Der Nichtraucher. Also Bekannte keine, ehrlich gesagt. Siehste? Rauchen fördert nicht gerade die Zeugungsfähigkeit offensichtlich, oder? Nichtrauchen. Interessante Korrelation, ja, die du siehst, aber nein. Nichtrauchen ist leichter als Kinder machen. Ja, wissen wir. Nichtrauchen ist leichter als Abitur. Nichtrauchen ist leichter als keine Dauerfreundin haben. Sag mal, Nichtrauchen gilt dir jetzt aber als Erklärungsmuster für alles, oder? Bei dir auch. Ausrede, nee, bei mir nicht. Ja doch, du korrelierst. Ich bin ja nicht Nichtraucher. Ich bin ja nicht Nichtraucher, aber glücklich. Also du schießt gegen die Nichtraucher im Moment. Nee, überhaupt gar nicht. Ach doch, komm. Du Nein, halt ich finde nur diesen Pseudo-Zusammenhang alles. Zwischen Nichtraucher und kein Abitur, der überzeugt mich nicht. Doppelte Verneinung? Güte, du machst jetzt alle Fakten durcheinander. Aber kommen wir mal zurück auf dein Thema. Du wolltest noch was zu Herzensbildung. Herzensbildung, genau. Aber da hast du nicht mit Informatik an. Nee? Nee. Die sind so logisch. Das Herz ist nicht immer logisch. Kannst du denn wenigstens Gitarre spielen? Lars? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ja, nicht? Hervorragend. Also unmusikalisch geht es ganz hervorragend. Ja, ja. Das ist ja schon mal ein Hinweis für eine Herzensbildung. Ja? Allerdings beispielsweise, also ich muss mich jetzt mal hier Krösus taufen, Im Moment, also ich habe vorhin deine Erklärung mit dem kompliziert. Also ich glaube zumindest, dass ich das verstanden habe. Und in der Sekunde hätte ich auch anstelle der Dame nicht aufgelegt. Glaube ich. Aber du bist immer ein Informatiker und keine Dame, oder? No, die musste erst mal raus in den Rochen gehen. Aber weil wir könnten so viel bei der Informatik ein paar mehr Damen gebrauchen, ehrlich gesagt. Wozu? Du sprichst ja jetzt nicht aus Informatikergründen. Oh doch. Doch, wirklich. Sicher? Doch, wirklich. Also es fehlt ganz massiv an Frauen, die technische Studiengänge, egal ob... Und meinst Informatikerinnen oder Informatiker würden jetzt gewissermaßen eine bessere Computerwelt machen? Nein, aber das könnte beispielsweise das Arbeitsklima von Zeit zu Zeit deutlich aufbessern. Ach, hab ich kein Interesse an Informatiker-Arbeitsklima. Ist mir egal. Ja, okay, ich bin egoistisch. Gebe ich gerne zu. Ah. Ja. Ihr kenntet ja jetzt zum Beispiel auch total gerne, dass hier eine junge Frau im Studio steht. Siehst du? Es würde das Arbeitsklima... Ja. Nina zum blond Beispiel. Und mir jetzt gewissermaßen Blicke in den Nacken bohrt. Das wäre doch toll, oder? Nix da! Ach, Nacken nicht. Und bohren und so weiter, das könnte man auch massierend machen. Was könnte man machen? Na, massierend könnte man massieren. Das mit den Blicken auf den Nacken ja, und so weiter. Noch besser. Man sag mal, die Informatiker, oder? Das wäre doch mal das angenehm, ist dein Traum. Oder? Irgendwie Kopf im Bildschirm drin und hinten massiert die Informatiker. Wer wollte jetzt irgendjemanden Mensch, Mensch, Mensch, haben, Mensch, Mensch, Mensch, so Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. So, was machen wir jetzt? Im Endeffekt fest, dass Kutti raucht, aber keine Freundin hat. Ich hab echt den Verdacht, dass ihr also derart Provo-Talk hier macht, dass lauter Leute anrufen, um euch zu widerlegen oder abzubügeln oder fertig zu machen oder dem Gespräch überhaupt am Ende zu bereiten. Nee, ich hätte da vielleicht noch einen Tipp für Lars. Ja? Aber Sebastian, du warst doch der den Tipp brauchte. Ich habe da Lars extra zugeschaltet. Also, ich gebe zu, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber... Ein Informatiker, nee. Na komm. Danke. Was machst du denn, Sebastian? Ach, du machst ja Abitur, oder? Ich hatte schon Abitur gemacht. Und ach, hast du schon gemacht, genau. Ja, ja. Und jetzt? Und studiere. Was denn? Informatik. Nee, BWL. Oh, Standard Universalstudium. Sag mal, gibt's denn überhaupt ja keine allgemeinen vergleichenden Literaturwissenschaftler mehr? Ja, Leute, die sich jetzt gewissermaßen, Leute, die sich jetzt, sagen wir mal, um die klassische altgriechische Literatur bekümmern, die jetzt Pindaroden rezitieren wollten oder Sappho-Lyrik vortragen oder sowas. Na, da bist du doch der Beste für. Nüschter. Du kannst noch einen Mediziner irgendwo herausfinden. Informatiker, so ein BWL. Latein oder sowas in der Dreh. Und ich muss hier mal meine Steuererklärung noch machen. Oh, die habe ich schon fertig. Das kotzt mich. Ja, super, du hast ja auch BWL studiert. Welches Jahr? Ach, hör auf, jetzt, ja, jetzt stich mal noch rein mit deinem Informatiker-Florett in die ohnehin entzündete Wunde. Du bist doch noch mal der 2005er, gib's doch zu. Was haben wir? Ja, natürlich. Der Zug ist abgefahren. Nein, ist noch nicht. Ist nicht. Ein Informatiker weiß Bescheid. So, Kinder, jetzt... Nee, ich habe heute im Schreiben vom Finanzamt jetzt gekriegt, dass ich bis Ende Februar das Ding einrechnen soll. Ich mach hier eine Sendung, die über Herzensbildung handeln soll und wo landig Steuererklärung und Nichtrauchen. Und bei der Zugabe, dass du selbst egoistisch bist. Boah, ja, das habe ich aber auch nie abgestritten. In diesem Sinne lassen wir anderen noch mal ein wisst ihr, wenn Tipping jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, oder? Okay, ich danke euch für euren Anruf. Einen schönen Abend. Ja, okay. Abend noch. Tschüss, schönen Abend euch auch noch. Jetzt eine Musik, die wollte ich schon die ganze Zeit spielen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. The Man Les Poulpe heißen die. Le Poulpe, irgendwie eine Franzosenband, die eine Platte gemacht hat. Die ist aber Pudelfrau. Ist dann so seltsame P-Funk-Music. Und dann aber einen Song, in der die so radebrechend Pseudodeutsch singen und der ist dann irgendwie wieder ganz charming. Ich wohne nicht in New York, Pudelfrau. Das hören wir uns jetzt an. Ich wohne nicht in New York, ich wohne in Dorf. Ich wohne nicht in New York, ich wohne in Dorf. Ich wohne nicht in New York, ich. Gruppieren! In meinem Dorf sind sie mir noch Puppen, die ihr Geld hinter Flüchtigen verdienen. Der grobe Wahnsinn ihrer Diskos lief so stark wie die Suppe auf ihren Bettenzellern. Ach, Raimund, wie liegt mein lieber Kuh? Schritt mit dem Scheiß, Gordon P. Ach, du DJ, trink doch diesen Fangzauber und vergiss deinen korrekten Schlagerand zu. Wenn du hier smurfen willst, ist es obsolet, Ton gibt. Aber komm bloß nicht mit Turnschuhen an, sonst schmeiß dich der Türsteher raus, nämlich hier smurft man in Mokassas. Landdiskos, Supermärkte, Einkaufs- und Fitnesscenter. Wenn du Puderfrauen verführen willst, dann geh ruhig hin, Hubert. Merk auf, es ist einfach anzugeben. Blonde Perücke, Goldkette, Sonnenstudio. Und du bist ein Star im Dorf, wo kommst du her, Johnny? Zu viele Pupus, zu viele Pupus, zu viele Pupus, zu viele Schickimickis. Zu viele Pupus, zu viele Pupus, zu viele Pupus, zu viele Schickimickis. In meinem Dorf gibt es auch einen Sender, der nur Schlager auskotzt. Sinnlose Programme, Blasen ohne Pause. Und so wird das Land, es ist aber gewischt. Wir vergessen auch nicht unsere Freunde vom Lokal-TV, Arbeitstiere, besonders die Urlaub. Reportagen aus der Heimat, die kommen herauf der Schulter. Und die Bauern sind erstaunt, sind sie die Besten. Wir brauchen solche Dinge nicht. Rippe im Hochsauerland. So für ich schon viel. Und der Megablaster, der von dir aus boostet, ist der beste Schuss gegen Hitparade. Ich wohne nicht in New York, ich wohne in Dom. Ich wohne nicht in New York, ich wohne in Dom. Ich wohne nicht in New York, ich wohne in Dom. Machen. Und dass ich einen Geländewagen treffe, das siehst du blöd aus in deinem Panzer. Mist, bald wird man hier wie bei Paris der Karre überfahren. Samstagabend sind deine Deppenherrsche besoffen. Ihre GTI schleudern schon wieder. Eine kleine Angeberei wirft sie mir auf die Süßen, die leckern nach Bierduft. Telefon ohne Schnur, ich brauch deine vielen PS nicht, um Mädchen zu verführen. Nein, nein, nein, meine Klappe bleibt auf, solange ich hier noch Bus treffe. Über beim nächsten Mal die Aussprache der Band und würde dann irgendwie nochmal sagen, die Platte auf jeden Fall heißt Pudelfrau, der Kollege Sedelka hat dasselbe Problem, was den französischen Außenminister betrifft, aber der muss jetzt sagen, ich muss ja nicht. Eine Durchsage. Amerikanische Radiowissenschaftler haben herausgefunden, was Radiohörer wirklich wollen. Wir wollen Hits, Hits, Hits! Und zwischendurch Nachrichten. Hier also ein Hit. Ja.

the summertime blues. Blue Cheer war mit Summertime Blues von 1968, gilt unter Musikerkennern ein bisschen als die quasi Vorform-Erfinder dessen, was später so Heavy Metal wurde. Blue Cheer, Summertime Blues. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden hier noch ein bisschen. Ich meine, viel Zeit ist viel mehr, 20 Minuten. Ich habe ganz vergessen, den halbautomatischen Anrufbeantworter zu entschuldigen. Der hat also gerade die halb nicht automatische Seite hat total Zahnschmerzen. Von daher war heute kein halbautomatischer Anrufbeantworter zu hören. Vielleicht kriegen wir das ja noch mit dem Zusammenschnitt hin. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, noch auf jeden Fall 20 Minuten, in denen wir noch ein bisschen über Herzensbildung parlieren können. Wartet, ich rufe schön die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Arthur. Arthur? Ja, genau, richtig. Hallo, Arthur. Ja. So, Herzensbildung ist ja dein Thema. Sowieso, Standard. Oder? Ja. Ist doch keine Frage. Ja, auf jeden Fall. So ja, ist mir auch klar. Ja, ich denke jeden Tag darüber nach. Schon meine Philosophie für mein Leben. Wobei, das ist jetzt ein bisschen unpräzise formuliert. Naja, nein, nein. Was ist jetzt die Philosophie für dein Leben? Die Herzensbildung. Wie kommt man denn zu derselben? Ich denke, zu dieser Herzensbildung kommt man, wenn man viel mit Menschen zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man so einen zivilen Beruf hat, wie zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten. Da oder hat man viel Kontakt. Oder im Radio zum Beispiel. Da, ja. Und du? Arbeitest im Krankenhaus? Nein, ich bin Schüler. Du bist Schüler? Ja. Von daher fehlt dir jetzt noch der rechte Zugang zur Herzensbildung, nehme ich an. Ja. Wobei, andererseits hat man ja natürlich massenhaft Kontakte, oder? Mehr als einem lieb ist wahrscheinlich. Ja, sowieso, ja. Lehrer, Mitschüler. Ja. Du siehst doch durchschnittlich in der Woche viel, viel mehr Menschen als ich. Aber immer die gleichen. Du? Ja. Ja, aber dafür sehe ich weniger. Auch, ja, gut, okay, ja. Aber auch immer die gleichen. Ja, das kann schon sein. Aber ja, ich meine, gerade immer die gleichen vertieft da jetzt gewissermaßen die Intensität oder ermöglicht doch eine gewisse Intensität, was die Beziehung betrifft. Ja. Von daher kannst du doch vergleichen, gestern, heute, vorgestern. Und Entwicklung feststellen und sagen, oh, heute sieht er so traurig um die Augen aus, lass mich mal fragen. Ja, eine Statistik kann ich dann so entwickeln. Naja, weil du jetzt auch wieder so informatikermäßig drauf bist. Nein. Und weil dich jetzt, sagen wir mal, die Herzensangelegenheiten der anderen doch nicht wirklich interessieren. Weil du jetzt gewissermaßen, wo bei dem eine Träne runterfällt, machst du einen Strich auf deinem Statistikpapier. Ja. Zynische, herzlose, kalte Wissenschaft betreibst du da. Was willst du denn mal werden, wenn du größer bist? Also, naja. Na, ich will Tierversuche machen. Sowieso, ja, genau. Oder? Nein, ich habe mich gerade beworben als System-IT-Elektroniker. Also. Na, sag doch. Ja, aber das ist was ganz anderes. Also, naja, das nennt sich Berliner Modell, das ist was von der Bundeswehr. Dass ich halt nach 3 Jahren so eine Möglichkeit habe. Wie viel ist denn mal jetzt ganz schnell ausrechnen? 11 mal 25. Mann, 275! Ja, genau. Habe ich mir gerade gedacht. Nee, hast du ja ehrlich gedacht. Quatsch. 11 mal 18? Keine Ahnung. Boah, aber irgendwie hat das doch was mit Mathematik zu tun, oder? Das, was du da machen willst. Oder hast du jetzt gedacht, Bundeswehr, boah, prima, krieg einen Stahlhelm und eine Knarre. Nein, das ist mir schon klar. Also nein, das hat ja gar nichts mit der Bundeswehr zu tun. Man besucht. Aber eben hast du da Bundeswehr gesagt. Ja, also ich habe es dann nicht ganz erklärt. Also man macht 3 Jahre lang diesen zivilen Beruf irgendwo in einem Betrieb. Und dann hat man halt von der Bundeswehr die Garantie, dass man übernommen wird. Zum Beispiel in einem Schlachthof. Genau. Und dann wird man von der Bundeswehr übernommen, oder was? Na ja. Als Systemanalytiker. Mann. Voll horrormäßig hier. Hätte ich nicht gedacht, dass ich diese so eine schöne Sendung, die eigentlich irgendwie mit Herzenswärme zu tun hatte, dass sie jetzt eine Viertelstunde vor Schluss quasi noch so eine Wendung nimmt. Tja. Tja. Was soll man machen? Was soll man machen, oder? Genau. Sowieso. Wenn junge, orientierungslose Menschen hier anrufen und nicht wissen, ob sie auf dem Schlachthof bei der Bundeswehr oder an einem Computerarbeitsplatz arbeiten, ob sie Kinder oder Inder sind, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Ja. Das ist wirklich schwer. Genau. Arthur. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Also, ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch durchgekommen bin. Mein Freund hat gerade wir haben gerade telefoniert. Ich meinte zu ihm, ich rufe einfach mal an, mal gucken. Super. Ja, genau. Jetzt hält er dich doch für Gott, oder? Auf jeden Fall. Weil du gestern im Radio warst, sagt er dir morgen. Genau. Aber sind da leider Ferien? Ist das eine Scheiße, oder? Sonst könnte man da schön rumprollen auf dem Schulhof. Ach so, andererseits hören es mehr, aber andererseits hat man keine so eine Arena, vor der man anheben könnte. Oder SMS schreiben. Stimmt, Sammel-SMS. Genau. Nein, Quatsch. Habe ich vorhin auch versucht, eine Sammel-SMS zu schreiben. Da wollte ich 30 Leuten gleichzeitig eine SMS schicken. Oder mein Telefon hat mich angekickt, wie blöde. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Telefon noch doofer ist als Icke, aber ist noch doofer. Was für eins hast du denn? Sag ich nicht. Achso, Werbung, ne? Mhm. Was? Ja. Ist ja Werbung, man darf ja nicht. Ja, ist aber nicht Nokia. Ja. Bin jetzt hier nicht, ja, ist auch nicht Motorola Razer. Ist auch kein Blackberry. Den haben nur Geschäftsleute mit Bossanzügen. Blackberry kenne ich gar nicht. Ach, sei froh. Ja. Mann, da weißt du irgendwie überhaupt nicht, was so los ist in der Welt. Sei froh, dass du das nicht kennst, ein Blackberry. Mein Lieber, die hast du mit einem Mann zu tun, der kennt Blackberry. Berries und kennt Blackberry-Träger. Der hat dem Grauen ins Auge geschaut. Wow. Sei froh. Ich kenne nur HTC. 3600, das Teil hat sie meinem Bruder. Das ist so ein PDA-Gerät. Das ist cool. Das ist echt heftig. Also man kann über WLAN... Jetzt sag mal, ich versuche hier irgendwie so eine Drohkulisse mit so einer erfahrungsgesättigten alten Sackstimme hier aufzubauen und du... Hey, ich kann HTC, mein Bruder, das ist cool, PDA-Gerät. Mann, jetzt hast du mich atmosphärisch total runtergezogen. Oh, tut mir leid. Macht aber nichts, weil wir uns jetzt sowieso den Zusammenschnitt anhören müssen. Aha, das wird ja interessant. Aha, genau. Den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Und das heißt ja jetzt irgendwas mit Irland. Ich weiß ja jetzt auch ja nicht mehr genau, wie das heißt, aber irgendwas mit Irland heißt das. Irgendwas mit Irland? Mit Irland, genau. Naja, ist ja jetzt der Anfang einer großen Staffelserie. Im Fernsehen? Nee, im Radio, hier. Ach so. Mensch, David hört immer die Sendung, schneidet die mit und macht dann da Mini-Hörspiele draus. Ach so. Hörst du die Sendung zum ersten Mal? Nein, eigentlich nicht. So, aber dann setz dich jetzt auf den Arsch und schreib mit. Das, was? Ja. Nee, das was? Was hörst du die? Nicht so lange, also ich höre die meistens so bis 11 oder so. Oh. Nee. Also, dann geh ich da verpasst du doch das Beste. Nach 11 geht's erstmal los. Ja. Okay. Arthur, aber Gott sei Dank sind jetzt... Wie alt bist denn du? 17. Echt? Oder ist es schon um 11 schlafen? Ist ja, das weiß ich nicht. Ich muss um 6:30 Uhr aufstehen. Wie geil ist das denn? Na, frag mich mal, wann ich aufstehen muss. Wann denn? Um 12. Okay, ja. Ah, manchmal auch um 1:30 erst. Tja. Ich bin noch jung, ich muss. Arthur, vielen Dank für den Anruf. Schöne Ferien noch. Okay, ja. Okay, tschüss. Ich warte noch, letzte 10 Minuten. Okay. Danke, jetzt kommt Zelda und der Zusammenschnitt der letzten Sendung durch David. Zelda, Zelda, die tolle Zelda. Yas, Yas, Gazetici, Yas. Ah, nee, hier. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz efendi yaz, yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma, şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Şöhretten bunalmış dilleri yazma, kendi bahçendeki gülleri yazma, haksız yere genç öldüren elleri yazma, doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz, yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yıkılanları yazma, bir de Türkiye'de dul kalan dulları da yaz, yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, auf der Durchreise in irgendeiner Abfertigungshalle des Flughafens Paris-Charles de Gaulle. Wir haben keine Ahnung, wann unser Anschlussflug nach Tablin gehen soll, bis uns eine freundliche Stimme darüber aufzuklären versucht. Wir haben Herr Mitschiffer und Herr Jürgen Kundner, Ihr Flugzeug ist startbereit und wartet nur auf Sie. Also bitte mal zack, zack. Hast du gehört? Na, ist doch wunderbar, was will man mehr? Ich hätte zum Beispiel gerne die Nummer des Fluges mitgekriegt, aber nein, du musst es ja unbedingt dazwischen quatschen. Es liegt an mir. Natürlich, wenn du dazwischen quatscht. Ich bereue schon, dich überhaupt mitgenommen zu haben. Richtig. Ja. Sag dir. Vielleicht soll ich besser gleich umkehren. Genau. Kannst du nicht Geld sparen, nach Hause fahren, ein bisschen Arte kicken, oder? Arte kicken. Da muss ich nicht nach Hause fahren für. Das kann ich überall sehen. Achtung, die Passagiere Jürgen Kutner und David Schöppe werden gebeten, sich wieder zu vertragen und die gemeinsame Reise nach Irland fortzusetzen. Ich wiederhole. Die Passagiere Jürgen Kutner und David Schöppe. Sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Was für eine bezaubernde Stimme. Ja, aber hast du es verstanden? Wie Französisch. Blödsinn, es war Deutsch. Na, es klingt aber so. Quatsch. Es klingt aber doch so. Sag mal, was hast du nur gefrühstückt? Na, Flensburger. Was, Flensburger? Genau, so sieht es aus. Okay, pass auf, wir reißen uns jetzt ein bisschen zusammen und sehen zu, dass wir unseren Flug noch kriegen. Genau, wie Hector an die Buletten. Auf der Tafel muss doch die Nummer stehen, warte mal. Tallinn. Wo war denn das? Dritte Zeile von unten. Ach so. Ist aber komisch geschrieben. Ja. Ohne B und mit A statt U. Hm. Ist wahrscheinlich die französische Schreibweise. Naja, so ist es eben. Boarding Gate 17. Na los, komm. Okay. Muss gleich hier vorne sein. Hm. Da. Geht dir das an? Ist das schrecklich. Was ist das denn? Der Urlauber. Urlauber? So viele Leute können doch nicht auf einmal Urlaub machen. Meinst du das jetzt politisch oder meinst du das wirtschaftlich? Ja, rein zahlenmäßig. Ich meine, guck doch mal. 1, 2, 3, 4. Ja. Das nervt. Das nervt, oder? 35, 36, 37. Die 37 vor dir? Alles völlig überflüssiger Fernverkehrsballast. Ah ja. Ach, das ist schon Fernverkehr? Klar. Regionalverkehr? Nein, das ist Fernverkehr. Ja? Wohin denn? Was? Von wo denn nach wo denn? Naja, von Berlin über Paris nach Tablin, mein Gott, stell dich doch nicht so blöde an. Ja. Ja, aber direkt einen Verbesserungsvorschlag hast du jetzt leider auch nicht, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Natürlich hatte ich einen Verbesserungsvorschlag. Fresse halten und warten, bis man reingelassen wird ins Flugzeug. Es klappte dann natürlich alles entsprechend gut. Und im Flugzeug selbst machte sich endlich mal wieder ein bisschen Entspannung breit bei uns beiden. Wie geil ist das denn? Hey, absolut geil, Alter. Ich freue mich. Dir geht's gut? Klar, Mann. Das ist doch wunderbar. Hey, Mann, wir sind bald in Tablin oder Tallinn oder Tallinn. Boah, oder wie das heißt. Knallt rein. Alter, sage, oder? Hey, da das kommt sowas von fett, Alter. Sehr geehrte Fluggäste, wir haben nun unsere Reisehöhe von 33.000 Füßern erreicht und spielen Ihnen zu belustigen eine aktuelle Aufnahme aus unserer Kabine vor. Viel Vergnügen. Wie geil ist das denn? Absolut geil, Alter. Ich freu mich. Dir geht's gut. Klar, Mann. Das ist doch wunderbar. Hey, Mann, wir sind bald in Tablet. Sag mal, das habe ich doch schon mal gehört. Sag mal, wir sind hier in der Zeitschleife. Ja, aber allerdings. Um Gottes Willen, ist das schrecklich, oder? Das ist absoluter Science-Fiction-Roman, in dem wir uns hier bewegen. What do you expect? Blood Brothers. Und damit ist Schluss. Ich sage tschüss. Ihr könnt hier noch weiter ein bisschen Radio hören. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss. Und so ein wunderbarer Übergang jetzt. Oh. Black Brothers! Tschüss. Das Wandern, wo tat sie so gut?